Schönen guten Tag, hallo. Willkommen bei den Weltraumaffen. Wir besuchen heute Equality Housen. Wir beschäftigen uns mit interessanten audiovisuellen Beiträgen zur Sitzung zur Istanbul-Konvention. Und ja, dem werden wir mal irgendwie so auf den Zahn fühlen und mal gucken, was da so geht und warum und wie wir Frauen frei von Gewalt bekommen und ja, auf den Spuren des Matriarchats. Wie Frauen und Gewalt, ich dachte, wir machen heute eine Sondersendung über die Geschichte von Istanbul. Ich habe ein Referat vorbereitet. Oh. Das heißt Konstantinopel. Nein, das heißt Byzanz. Jetzt hör auf, besser zu wissen. Nein, das heißt wirtschaftliche Gewalt. Wirtschaftliche Gewalt, oh Mann. Verbale Gewalt, wirtschaftliche Gewalt, virtuelle Gewalt. Ja. Ja, am Ende wird es noch dekriminalisiert, wenn dir einer aufs Maul haut. Weil das ist ja Oldschool-Gewalt, die ist ja heutzutage nicht mehr so schlimm. Newschool-Gewalt ist viel schlimmer. In Wahrheit ist das alles legal. Und wir warten nur noch darauf, dass endlich mal die richtigen Leute gewählt werden und das Verbotene illegal machen. Ja, aber es sind ja so viele Männer in der Politik vertreten, dass ja das gar nicht für die Frauen sein kann. Also die machen ja alle keine Frauenpolitik. Also sowas kommt ja nie durch. Das also ist wohl es wahr. Ist. Genau. Das ist absolut unterdrückende Gesellschaft. Also und weil das so total fringe und außerhalb ist, deswegen begeben wir uns heute mal wieder zu diesem Nischending, was in der Gesellschaft überhaupt gar keine Bewandtnis hat. Das nennt sich hier irgendwie Deutscher Bundestag oder so ähnlich. Also habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ist, glaube ich, nicht wichtig, aber wir beschäftigen uns da trotzdem. Das ist doch damit. Da, wo die Frauen immer in Sack und Asche vor die Männer hinkriechen und dann drum bitten, dass doch bitte Vergewaltigung illegal sein soll. Und dann sitzen da so lauter alte weiße Männer und lachen die aus. Genau. Ja. Das passiert, glaube ich, alle 4 Jahre. Das war, glaube ich, der Bundestag. Irgendwie so. Und die tragen Zylinder und rauchen Zigarren. Mhm. Das auf jeden Fall auch. Die armen Frauen von Saudi-Arabien sollten sich mal hier Schweigeminute einlegen für die Frauen in Deutschland, was die auszuhalten haben. Ja, wirklich. Ja, also schon mal eine kleine Warnung bei diesem Video. Da wird viel Englisch geredet, aber es gibt in dem Video schon jemanden, der darüber labert. Ist aber halt so ein bisschen komisch. Ja, ich fahre das mal ab. So, colleagues, please be seated. We will now start our meeting. Liebe Kollegen, bitte setzen Sie sich. Wir wollen mit unserem Meeting beginnen. Der erste Teil unseres Treffens hier wird live auf dem Bundestagsfernsehen übertragen. Liebe Kollegen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich möchte Sie herzlich begrüßen aus Anlass dieser Sitzung des Netzwerkes Women Free from Violence und des Unterausschusses für Gendergleichheit. Ich möchte zunächst einmal dem Bundestag sehr herzlich danken, dass Sie uns hier willkommen heißen und insbesondere Mechthild Rawert für ihre Initiative zum Abhalten dieser Sitzung. Und der gesamten Delegation danke ich für ihre großartige Unterstützung. Als Präsident des Unterausschusses für Gendergleichheit freue ich mich ganz besonders, dass diese Sitzung... Hat er die gerade missgendert? Er hat sie gerade einen Präsident genannt. Ja, scheinbar. Wahrscheinlich, weil sie das Wort auch benutzt hat. Ja, aber das muss ich sagen, dann eigentlich müsste man jetzt seinen Kopf fordern, finde ich. Weil das ist Gewalt. Damit macht er sie unsichtbar. Ich kann sie schon nicht mehr sehen. Wer sitzt da auf dem Sessel? Ja, ist auf jeden Fall halt die Gender-Leute da. Diversität ist Stärke. Für die Gleichheit aus Europa. Und die dürfen sich da in den Bundestag setzen und einen erzählen. Einer Co-Präsidentin für das Netzwerk Frauen Free from Violence, Women Free from Violence. Das Thema Gendergleichheit ist ein Thema, das hoch auf unserer Tagesordnung steht und beunruhigt uns ganz besonders. Es ist ganz wesentlich, dass wir uns erneut auf die Qualität und effektiven Maßnahmen für Antidiskriminierungsmaßnahmen konzentrieren. Nationale Gesetzgebung zur Abwendung von diskriminierenden Akten sind ganz besonders wesentlich. Nationale Gesetzgebung für Gendergleichheit ist nicht ausreichend ohne die Ratifizierung und Umsetzung der Istanbul-Konvention. Ja, es wird einfach so behauptet, grundlegend angenommen. Eure Gesetze in eurem Land sind auf jeden Fall nicht ausreichend. Ihr braucht noch die Istanbul-Konvention aus Europa. Freie Bürger müssen frei sein vor dem Gesetz und auch in der Praxis. Gender-Identität, Gender-Gleichheit sind wesentliche Themen für den Europarat geworden in den vergangenen Jahren. Im Dezember 2014 hat der Rat für Kampf gegen Diskriminierung die Resolution unterstützt, um systematisch Daten zu gewinnen für die Gleichstellung von Frauen. Und es gab zwei Besuche gegeben in Spanien und in Finnland, um Daten zu sammeln. Die finnische und die spanische Delegation, ihnen gilt mein besonderer Dank für diese Fact-Finding-Missionen. Wir haben verschiedene Fälle untersuchen können und Daten sammeln können. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, noch einmal Frau Gafarova zu danken, die Best Practices und Gewalt gegen Frauen diese Arbeitsgruppe geleitet hat und komparative Analysen angestellt hat. Es geht um effiziente und verlässliche Daten. Die sind absolut unverzichtbar, damit die Länder die gleiche Methodologie und die gleichen Datengrundlagen anwenden können. Der Ständige Ausschuss hat dies auch entsprechend gebilligt. Ich freue mich sehr, dass mein Name auf dieser Resolution steht. Es ist dabei auch besonders wichtig, dass wir das Phänomen der Gewalt gegen Frauen weiter im Blick behalten, insbesondere durch Informationskampagnen und durch Bewusstseinmachung. In vielen Ländern ist es leider Ich finde es ganz interessant, wie Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen, wie das alles so intersektionell zusammenhängt. Also wieso muss Diskriminierung was mit Frauenrechten zu tun haben oder mit Frauen, mit Gewalt gegen Frauen? Weil die Grundannahme ist, dass sie diskriminiert werden und dass die Gewalt ja nichts mit Sex zu tun hat, sondern dass das ja so ein Machtinstrument irgendwie ist. Aber das ist schon sehr konfus in den Raum geworfen. Also. Das stimmt. Mein eigenes Land da auch einschließen, dass noch sehr viel Arbeit zu tun bleibt. Zu den Daten, wir müssen uns beim Global Data Index 2015 um die Datenlücke kümmern, wo es darum geht, dass es auch im Wirtschaftsbereich große Lücken gibt und große Unterschiede im Bereich Ausbildung und soziale Faktoren. Italien liegt an der 42. Stelle mit der höchsten möglichen Zahl 1 und die niedrigste Stelle ist 0. Italien ist 0,726. Deutschland 0,725. Ein weiteres Thema ist Arbeitslosigkeit unter Frauen. In meinem Land liegt es bei 40% im Vergleich zu männlichen Arbeitslosigkeit. Wir reden ja von Gewalt. Jetzt kommen wir mit Arbeitslosigkeit. Arbeitslosen, die bei 30% liegen. Gleichheit zwischen Frauen und Männern ist ein wesentliches Ziel und ist einer der wichtigsten Werte des Europarates. Es gibt immer noch Gender Gaps in zu vielen Bereichen. Es gibt unterschiedlichste Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das muss hoch auf unserer politischen Agenda stehen, dagegen vorzugehen und entsprechende Standards umzusetzen und Frauenrechte zu stärken. Wir müssen dabei Institutionen Probleme haben. Überhaupt keine. Weder irgendwie die maroden Sozialsysteme, noch die Frage der Jugendarbeitslosigkeit. Und dabei ist es scheißegal, welches Geschlechtsteil der Jugendliche hat oder nicht hat. Und überhaupt die ganze Zukunftsperspektive für Europa. Das ist alles untergeordnet oder diese ganz wichtigen Themen, dass es irgendwie mehr weibliche als männliche Arbeitslose gibt. Weil sich das ja auch nicht irgendwie dadurch erklärt, dass es da vielleicht auch Familien im Hintergrund gibt oder ähnliches. Ich weiß, ihr mögt das nicht hören, das ist biologistisch und so, aber Meine Fresse, echt, die tun so, als würde die Welt morgen untergehen, wenn wir nicht irgendwie sofort genug Männer entlassen, dass es gleich viele Arbeitslose gibt. Ja, es ist halt auch ganz interessant, dass wenn du zum Beispiel dir die USA anguckst, nach der Subprime-Crisis hat man ja auch so keynesianische Wirtschaftsförderungen verabschiedet, wo man Geld in die Privatwirtschaft gepumpt hat, um halt Jobs herzustellen. Und da hat der Obama halt auch relativ große Programme verabschiedet. Und in den Programmen wurde halt auch auf Gender-Diskriminierung geachtet. Man hat dann halt, anstatt Jobs in der Industrie zum Beispiel zu schaffen, hat man dann halt mehr Geld in die Care-Pflege hat fließen lassen. Und das, was ich jetzt hier an Rhetorik höre, das ist dann, geht dann so in die Kerbe, dass wenn dann irgendwie wieder ein wirtschaftlicher Abschwung ist und sieht man sich dann darauf einig, dass man irgendwie ein Konjunkturprogramm verabschiedet, dann wäre das dann keine Abwrackprämie, sondern dass du irgendwie Kindergärtengeld gibst. Also das höre ich daraus, was da so mitschwingt von dem, was die da so besprechen. Also und Mechanismen stärken, die Gendergleichheit fördern. Ich habe die Unterlagen des Europarats dazu gelesen, insbesondere was die Gesetzgebung in Europa anbelangt und die Sicherheit für Frauen und die Strategie des Europarates für die Jahre 2014 bis 2017. Es ist ein sehr interessantes Rahmenwerk für beispielsweise das Vorgehen gegen Stereotypen, gegen Sexismus, gegen Stereotypen muss man was machen, dringend. Die bösen Stereotype. Wie viele Leute sind schon über ein Stereotyp gestolpert und haben sich einen Fuß gebrochen oder so? Gewalt gegen Frauen, für gleichen Zugang von Frauen zu... Nehmen die Legitimation auch für solche Forderungen her? Es gibt doch überhaupt keine politische Legitimation für den Kampf gegen Stereotype. Was soll da, was bilden die sich eigentlich ein, wofür wir sie wählen? Damit sie unsere Erziehung im Erwachsenenalter gestalten oder was? Und in jedem Stereotyp steckt halt auch so ein Körnchen Wahrheit. Ich meine, meine Schwiegereltern, die haben mir eine Palette Bier an mein Bett gestellt, als ich es das erste Mal besucht habe. Die dachten sich halt, ein Deutscher, der mag natürlich Bier. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, dass ich eine Palette Bier neben meinem Bett habe stehen sehen. Also, weißt du, keine Ahnung. Mit Palette meinst du jetzt aber nicht eine Euro-Palette, sollten wir vielleicht nochmal sagen. Nur eine normale, so 24 Dosen. Ja, klang so ein bisschen so. Dreifach gestapelt, Europalette. Ja. Ja, also ich weiß noch nicht mal, ob diese Leute da überhaupt gewählt sind, übrigens. Ne? Also es kann auch sein, dass die ernannt worden sind von irgendwem da, um in so einen Ausschuss dann da irgendwie zu gehen. Ja, aber trotzdem, egal, also wenn das eine Körperschaft irgendwie der EU ist, dann möchte ich, dass da Demokratie dahinter steht. Ansonsten halte ich die ganze EU, also die ist ja sowieso schon in Teilen sehr undemokratisch. Hm. Da muss auch sowieso noch was verbessert werden. Aber Tante Ulla hier rechts ist, glaube ich, im Bundestag, oder? Das könnte sein, ja. Gerechtigkeit und die Teilhabe von Frauen und Männern an politischen Entscheidungen sowie Gender Mainstreaming bei allen politischen Maßnahmen. Ja, dazu gehören auch Gender Perspektiven in unserem. Wenn ich das höre, kriege ich diesen DDR-Vibe. Gender Mainstreaming in allen politischen Maßnahmen, in allen Lebensbereichen, in allen Unterrichtsfeldern. Überall muss dieses beschissene Gender Mainstreaming reingedrückt werden, als wäre das irgendwie ein Heilsversprechen von einer Sekte. Ja. Aha. Macht nur alle Gender Mainstreaming immer und überall. Das für diese Yogi-Flieger-Partei, die gesagt hat, wenn nur genug Menschen diese Yoga-Übungen machen, dann kann die Welt gar nicht schlecht sein. Dann wird die auf jeden Fall geheilt und der Hunger ist weg und was weiß ich. Politiken auf allen Ebenen, in allen Mitgliedstaaten, das ist wesentlich, um tatsächlich Gendergleichheit zu erreichen. Ich danke Ihnen erneut allen, dass Sie heute zu uns gekommen sind und ich wünsche Ihnen einen guten, produktiven Arbeitstag. Herzlichen Dank. Na, das wird nichts. Diversität obsiegt. Und fällt euch was auf hier an dem Tisch? Eine sehr hohe Männerrepräsentation. Das zum einen, ja. Mir fällt noch was anderes auf. Bundestag so white. Ja. Hier bis auf die beiden Damen Genau. Links mit den merkwürdigen Kopfbedeckungen. Sieht ja ein bisschen aus wie Pinguine mit Kopfhörern. Das meinte ich. Das hält mir dabei auf. Aber keine von denen ist Kybra Gümüşay. Das ist eine Fälschung des Bildes. Ja, das sind halt die richtig gleichen, ne? Die aus Istanbul wahrscheinlich. Genau, die haben die Konvention mitgebracht. Die ist in dem Koffer hinter ihnen. Ich weiß nicht, ich muss irgendwie, wenn ich in so einem Gremium dann Leute mit Kopftuch sitzen sehen, fällt mir einfach immer nur der Begriff fünfte Kolonne ein. So, ich weiß nicht, so Lawfare. Wir müssen was gegen Diskriminierung machen und wir müssen für Gleichheit sorgen und es ist wichtig, dass man sich im Kopftuch wohlfühlen kann und darf und so, ich weiß nicht. Mir fällt einfach fünfte Kolonne sofort dazu ein. Also ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch. Ist die Dame auf 12 Uhr mit den platinblonden Haaren, Frau Schwesig? Oder von wann ist das? Das könnte sein. Ich weiß gar nicht mehr, von wann war das. 12. Mai, ja, das könnte noch Frau Schwesig sein. Agenda, the first speech. Wir kommen nun zum ersten Vortrag des heutigen Tages. Frau Ulla Schmidt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, hat das Wort. Danke sehr. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau. Jetzt put your earphones on. Please. Okay. Sehr geehrte Frau Vorsitzende Spadoni. Sehr geehrte Frau Generalberichterstatterin Gafarova, liebe Mechthild Trabert, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus der Parlamentarischen Versammlung des Europarates und aus dem Bundestag, meine sehr geehrten Damen und Herren, und da heute ein Teil dieser Konferenz auch im Parlamentsfernsehen übertragen wird, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Namen des Präsidiums des Deutschen Bundestages begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu dieser Konferenz über die Istanbul-Konvention des Europarates und ihre Umsetzung in nationales Recht. Und ich darf mich auch vorweg bei Ihnen allen bedanken für das Engagement in diesen Fragen, denn eines ist auch klar, wenn wir Schritte nach vorne machen wollen, wird das nur gehen, wenn Frauen und hoffentlich viele Männer in den Parlamenten gemeinsam an dieser Sache arbeiten und wir uns auch international immer wieder neu bereichern können oder auch andere Vorbilder zeigen können, damit es im nationalen Recht vorangeht. Warum sollten die Männer denn da eigentlich mitarbeiten? Wenn die doch so davon profitieren, von diesen ganzen tollen Privilegien und dem ganzen Kram, den die haben. Stellst dir so wie Reparationen vor, da die Männer haben ja auch Jahrtausende lang den Frauen immer was abgenommen, dann können die Männer heute ja für die Jahrtausende mal büßen. Wir tagen heute hier im sogenannten Anhörungssaal des Deutschen Bundestages. Das ist der Ort, wo wir als Parlament den Dialog führen mit den Vertretern der Nichtregierungsorganisationen, mit vielleicht Behindertenverbänden, mit Vertretern der Wirtschaft oder anderen der Zivilgesellschaft, weil wir uns austauschen wollen auf der einen Seite darüber, ob denn das, was wir planen, von der anderen Seite genauso gesehen wird, aber auch offen sind für Anregungen und für neue Ideen oder was wir besser machen können. Und das ist ein Ort, der auch bewusst so gestaltet ist, dass er öffentlich ist. Deshalb haben wir auch heute hier Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne, weil wir sagen, ein Parlament muss transparent sein. Und Entscheidungen müssen auch transparent sein und so öffentlich wie möglich. Und ich finde deshalb, dass dieser Ort auch für die Konferenz sehr angemessen ist, weil auch das, was wir wollen, alle gemeinsam, eine Stärkung der Rechte von Frauen und der gleichen Rechte von Frauen und Männern, was wichtig ist, damit die Machtbalance stimmt, nur geschehen wird, wenn wir möglichst viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden. Und dieser Ort ja, das hier, ist ja auch wieder so eine Augenwischerei, so zu tun, als wäre das die einzige Grenze, die durch die Macht verläuft, ne? Die zwischen Frauen und Männern. Die zwischen fetten, reichen Eulen mit Perlenketten am Hals und Frauen, die nach Pfandflaschen suchen müssen, die hat natürlich damit zum Beispiel mal gar nichts zu tun. Oder den Leuten, die oben an den Fleischtöpfen stehen und sich schmieren lassen können und Leuten, die wegen einem Pfandbon von denen, die vorher die Politiker geschmiert haben, vor die Tür gesetzt werden. Das ist nicht wichtig, aber ob derjenige da was zwischen den Beinen hängen hat oder ob da was fehlt, das ist wichtig. Gott. Diversität ist Stärke. Wunderbar geeignet, wenn die Vorhänge auf wären und die Jalousien hoch, dass sie wirklich, und ich hoffe, dass ich später... Wenn die Ente vernünftige Flügel hätte und sie nicht so schwer wäre, würde sie fliegen, Ulla. Mann. Ja, ich weiß ja echt nicht, was das jetzt hier gerade soll. Also ich meine, ich war auch schon mal in diesem Raum. Das war damals da, wo ich mir Anne Witzorek angehört habe. Und da hat man schon schön Ausblick, das ist richtig, aber was soll der Scheiß? Also. Auf das historische Reichstagsgebäude mit der Kuppelgestaltung für Sir Norman Foster. Und dort ist unser Plenarsaal, dort ist im Moment eine Debatte, jetzt nicht um Frauenrechte, aber um digitale Hochgeschwindigkeitsnetze, was ja auch überall ein Problem ist. Und der Bundestagspräsident Norbert Lammert leitet die Sitzung, weswegen er nicht persönlich hier sein kann, aber ich möchte ihn an dieser Stelle auch... Sag mal, was ist das denn, eine Kindergartenveranstaltung oder was? Da ist der Herr Lammert, der leitet das und die sprechen da über digitale Hochgeschwindigkeitszüge, Netze, die sind ja ein Problem. Gott nochmal, was sollen diese Leute von der deutschen Politik denken, wenn Tante Ulla da eine Kindergarteneinführung macht? Ja, Vizepräsident des Bundestags, sage ich da nur. Wenn sie die Tagesordnungspunkte auch immer so ansagt, dann wird das, glaube ich, eine lange Sitzung. Grüße überbringen. Er hat mit unterstützt, wie das gesamte Präsidium, dass hier die Konferenz auch stattfinden kann. Der Ort hier, und dazu muss man etwas sagen, ist ein sehr historischer Ort. Oh. Denn bis vor jetzt 26 Jahren verlief genau hier die Mauer zwischen Ost und West. Oh. Und wenn kann wir heute als Abgeordnete aus Ost und West zusammenkommen. Die ganze Zeit ab. Ich weiß nicht, ist das immer noch Einleitung oder ist es der erste Talk? Ja, das ist eine extrem lange Einleitung. Wenn es ein Film wäre, hätte ich ihn schon ausgemacht. Ich meine, es ist ja das ist jetzt was hier. Es ist ja interessant, dass hier Ost und West mal verlaufen ist und so. Aber jetzt, die sollen halt zum Potte kommen. Und jetzt, wenn ich über die Serie von Röhren und dem Netzwerk reden und von der Geschichte, sondern einfach mal, weißt du, so Alter. Das ist wahrscheinlich wieder so dieses übliche Ding. Man sagt erstmal ein paar Sachen, die ganz augenscheinlich richtig sind und dann geht der ganze Bullshit wieder los. Oder es ist halt so, dass du als Bundestagspräsident eigentlich nicht mehr gewohnt bist zu reden und wenn du es dann doch machen musst, ist es halt so ein bisschen kindlich. Dann wäre das vielleicht nicht vorstellbar gewesen ohne den Weg der europäischen Einigung. Ohne den Weg, dass Deutschland wieder einen Platz gefunden hat in der Welt. Und ich kann das immer wieder sagen, als ich junges Mädchen war, ich bin so alt wie die Bundesrepublik jetzt, als ich junges Mädchen war und ich komme aus einer Grenzregion, da war es noch so, dass wir nicht bedient worden sind, weil wir Deutsche waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es noch so, dass viele sagten, only a dead German is a good German. Und wenn man dann sieht, was die europäische Einigung, das Zusammenwirken der Völker auch bewirkt. Heute sagen das die Mitglieder der Grünen Jugend und der linken Partei. Ist ja auch interessant, oder? Genau. Do it again, sag ich dann nur. Ja, also so langsam scheint es ja sich abzuzeichnen, worauf sie hinaus will, nämlich so nach dem Motto, ja, hier, Istanbul-Konvention ist Europa und Europa ist gut. Denn jetzt, wo wir endlich Europa geworden sind, da sind wir nicht mehr das böse Deutschland. gewirkt haben. Sind wir eigentlich im Moment Old Europe oder New Europe? Keine Ahnung, musst du die Amis fragen. Deutsch-Europa! Eurasien. Institutionen wie dem Europarat. Mit dem Engagement von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, aber auch dann mit dem Aufeinanderzugehen, das Dialogfinden der Regierungen, dann sage ich immer, das hat sich gelohnt. Das ist einfach ein toller Weg und es sollte uns bestärken, gerade in der heutigen Zeit, sich wieder zu besinnen auf die Werte Europas und das, was uns zusammengeführt hat und das, was eigentlich unser Zusammenleben bestimmt, werteorientiert, menschenrechtsorientiert, auf Solidarität, auch internationaler bauend und damit auch für uns alle ein Leben in Frieden möglich gemacht haben. Wenn ja, ich, schön. Hat alles hört mich? Nichts. Ja, wir hören dich. Hi. Hast du laut zu leise oder so? Hat auf jeden Fall alles überhaupt nichts mit der Istanbul-Konvention zu tun oder so. Dieser ganze Kram, den sie gerade erzählt hat. Ja doch, es geht doch da um die Werte, dass wir jetzt werteorientiert sind und dass unsere neuen Werte jetzt Gender Mainstreaming und Diversity Mainstreaming sind und dass wir jetzt wertorientiert uns darum kümmern müssen, dass das in allen nationalen Parlamenten in Europa umgesetzt wird. Das hat wahrscheinlich auch die Mauer zu Fall gebracht, das Gender Mainstreaming. Genau. Ist das so der Hof? Hat er auch. Der hat gesagt, I've been looking for gender. Und dann... Warum Hallo, sitzen Mama. Die da eigentlich mit einer Populistin als Vorsitzende der Kommission? Ich habe nämlich gerade mal nachgeguckt, die Frau Spadoni ist beim Movimento Cinque Stelle. Und das sind doch ganz schlimme Populisten, oder? Bei der Fünf-Sterne-Bewegung, oder wie? Ja. Aha. Weil eigentlich arbeitet man doch mit so schrecklichen Rechtspopulisten nicht zusammen. Warum wird die denn jetzt hier so freundlich empfangen? Kann da auch die Petri kommen? Wenn sie doch Frauenrechte haben will. Über alle Grenzen, ne? Wenn man die Verbundenheit jetzt mit den Völkern auch Osteuropas, das war ja nicht nur die Teilung durch Deutschland, sondern es war die Teilung zwischen Ost und West, da möchte ich einmal daran erinnern, dass damals bei der Gründung des Europarates vorgeschlagen wurde, dass dort einige Sitze im Plenarsaal frei bleiben sollten und reserviert werden sollten für diejenigen, die noch nicht teilnehmen konnten, als Europa noch sehr westlich orientiert war. Das hat zwar nachher nicht geklappt, aber es zeigt eigentlich die tiefe Verbundenheit schon in frühen Gründungsjahren zwischen Ost und West und den Aufgaben, die wir auch heute gemeinsam in dieser Solidarität auch bewerkstelligen können. Und dann die 12 Sterne der europäischen Flagge symbolisierten seit 1955 auch immer die Perfektion und Vollständigkeit und haben von Beginn an ganz Europa repräsentiert. Und ich glaube, dass das eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist. Und ich neige dazu, dafür zu werben, dass wir viel mehr über die Erfolgsgeschichte Europas miteinander reden, als immer nur darüber zu reden, was gerade schrecklich ist. Schrecklich. Nee, das stimmt überhaupt nicht, Ulla. Weil ihr redet nämlich gleich wieder darüber, wie schlimm es den Frauen geht. Und wenn wir objektiv gucken würden, wäre ja seit 1945 es für Frauen in Europa, egal in welchem Land, immer besser geworden. Darüber redet ihr aber gleich nicht. Ihr redet wie schlimm es ist. Lügen. Vieles gar nicht, sondern wunderbar. Und wir haben Herausforderungen, die können wir gemeinsam machen. Und das betrifft auch das Thema, wofür Sie heute hier sind, dieses parlamentarische Netzwerk für ein gewaltfreies Leben für Frauen, ist erst durch Ihre Arbeit auch durchschlagend in den verschiedenen nationalen Parlamenten auf die Tagesordnung gekommen und sind jetzt schon 10 Jahre her, dass die Mitglieder des Netzwerks mit vielen Initiativen diesen Kampf gegen Gewalt gegen Frauen auch unterstützen. Und ich weiß das sehr gut, denn ich habe hier meine Kollegin Mechthild Rawert. Es gibt keine Fraktionssitzung, glaube ich, wo sie nicht auftritt und immer wieder die Fürsprecherin für diese Themen sind, aber auch für die Gleichstellung der Frau. Denn Sie haben das richtig gesagt, Frau Spadoni. Die Gleichstellung von Frauen und Männern, und zwar die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern, was ja, wie wir immer gesagt haben, wir wollen nicht die Hälfte des Himmels, sondern die Hälfte der Macht auf Erden, damit wir vorankommen, wird eine wichtige Voraussetzung dafür sein, dass Gewalt gegen Frauen auch bekämpft werden kann. Denn Gewalt gegen Frauen ist immer ein Machtinstrument. Wo kommt ihr her mit dem Akzent? Das ist irgendwo an der nordrhein-westfälischen Grenze zu Holland oder Belgien, denke ich. Ganz komisch, mich das. Ja, aber jetzt haben wir auf jeden Fall ja diesen Bogen geschlagen. Ne? Das war ja das, wo sie jetzt angekommen ist. Hat ja auch kaum eine halbe Stunde gedauert. Bei der Macht. Ja. Ne? Der fürchterlichen Schachtelsitze. Ist immer da besonders groß, wo die Macht sehr ungleich verteilt wird. Sexuelle Gewalt gibt es vor allem, aber nicht nur, gegenüber Mädchen und Frauen. Und der Schutz vor sexueller Gewalt und der Schutz vor sexueller Selbstbestimmung betrifft alle Menschen. Der Schutz vor sexueller Selbstbestimmung, jawohl. Ja, davor will ich auch geschützt sein, aber leider kriegen wir ja die Istanbul-Konvention. Nein, das war ein. Auch, und die müssen wir auch im Blick haben, die Menschen mit Behinderungen. Da, wo Frauen sexueller Gewalt ausgesetzt wird, sind auch oft behinderte Menschen sexueller Gewalt ausgesetzt. Was? Obwohl entsprechende Regelungen. Rechte von Behinderten auch ist auch wieder so ein Ding. Warum fällt es unter Gender? Warum greift sich Gender mehr und mehr Felder, wo nur behinderte Frauen. Nur behinderte Frauen. Ah. Hast du auch eben gehört, Abel, es geht um Macht. Genau. Ah. Und je mehr Leute ich vertrete, so angeblich, umso mehr Macht kann ich mir zuschanzen lassen. Aber das Gender-Konzept hat einen intersektionellen Machtanspruch, sage ich da nur. Bei uns im deutschen Strafgesetzbuch. Dafür brauchen sie die Behinderten wahrscheinlich dringend. Die behinderten Frauen, damit sie das intersektional aufziehen können, irgendwie. Reich bestehen gibt es immer wieder Fälle, in denen eindeutige Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung nicht zu einer gerichtlichen Verurteilung führen. Und deshalb auch ausgelöst durch die Istanbul-Konferenz und die Konvention hier, die auf den Weg gebracht wurde, diskutieren wir derzeit in unserem Land eben eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. Und schon, die Ereignisse von Köln, die ja vielen so, auch vielleicht über die Medien bekannt wurden. Wo so, das war letztes Jahr im Mai, sehe ich gerade. Deswegen auch noch diese Behauptung, dass das noch diskutiert wird, die Änderung des Sexualstrafrechts. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal gut, weil ich habe das aus deren Mündern selber noch nicht gehört, dass das damit zusammenhing. Also wir haben das hier eigentlich angenommen, aber ja, schön, dass sie es selber nochmal gesagt hat. Ich finde manchmal sowas. Wo es sehr große Übergriffe auf Frauen gegeben hat in der Silvesternacht, haben uns auch noch einmal die öffentliche Unterstützung dafür gebracht, dass wir am Ende ein Strafrecht stehen haben wollen, bei dem klar ist, Nein heißt Nein. Nein heißt nicht vielleicht Ja. Und wenn eine Frau Nein sagt, dann ist das zu akzeptieren und alles andere ist ein Straftatbestand. Wir sind da noch nicht. Das Gesetz hat schon vieles da, aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir ein interfraktionell breites Bündnis haben und auch diejenigen, die ja eher manchmal vom konservativen Flügel kommen, dass die mittlerweile auch Nein heißt Nein zu ihrem Eigentum macht, wiewohl ich auch immer überrascht war, wie viele Menschen doch in Deutschland für die Gleichstellung von Frau und Mann waren nach den Ereignissen in Silvester. Darauf sollte. Ja, toll, was überhaupt nichts damit zu tun hat, weil solche Gesetze schlägt niemand vor für Männer zum Schutz von Männern. Und solche Gesetze gibt es auch nicht. Und deswegen hat das auch mit Gleichstellung überhaupt nichts zu tun. Hast du nochmal zugegeben, dass sie da parteiübergreifend arbeiten, ne? Beziehungsweise sich parteiübergreifend offensichtlich verstehen. Das war ja im Endeffekt, also ich meine, das ist ja dann einstimmig verabschiedet worden, Genau. Form des Sexualstrafrechts, von daher, ja, also in Opposition gab es da ja nicht dazu. Ja. Wollten wir aufbauen und eine breite Meinung machen. Und dazu gehört dann auch, das hat mich heute Morgen gefreut in der Zeitung, dass erstmals auch im Vorfeld ein Täter aus der Silvesternacht wegen Grabschen verurteilt ist. Und immerhin auch das Grabschen schon dazu geführt hat, dass man es strafrechtlich verfolgen kann. Auch das soll uns Impulse geben, das weiterzumachen. Ja, und trotzdem sind sie danach losgerannt und haben irgendwas von Lücken erzählt, die es angeblich gibt. Und dass es überhaupt nicht illegal wäre. Ja, es ist so, dass die Argumentation eigentlich, dass man für Grabschen in Deutschland nicht verurteilt wird. Ja, es gab es so noch nie. Also wenn ihr einfach bei Google News eingibt, Grabschen, Verurteilung, Gericht und dann News euch anzeigen lasst von vor 2010, also alles, was davor war, da gibt es keinen einzigen Artikel, keine einzige Verurteilung. Noch nie, gar nicht. Also, gar nicht. Es wurde irgendwie als Belästigung gewertet oder sowas. Ja, also das konnte auch als Nötigung gewertet werden, wenn es halt dieses Mindeststrafmaß von 2 Jahren halt irgendwie rechtfertigt. Das war ja gerade das Ding. Es gab ja dieses Mindeststrafmaß, das haben sie jetzt runtergesetzt. So, dann kann man aber auch leichtere Sachen bestrafen, ne? Ja. Also zumindest als sexuelle Nötigung, das wäre halt ansonsten halt nicht gegangen. Das war ja so das Hauptding dabei eigentlich, obwohl da ja halt niemand drüber geredet hat. Weil klar, also wenn das natürlich nicht aussichtsreich ist, dass das diese 2 Jahre rechtfertigt, dann wird das natürlich auch, kommt das halt vor keinen Richter. Weil da kann ja nichts passieren dann. Ja. Deshalb herzlichen Dank für Ihre Konferenz. Für uns in Deutschland kommt die zu einem tollen Zeitpunkt. Genau. Und wir hoffen, dass dann, wenn unser Sexualstrafrecht endlich so ist, dass es der Würde unseres Grundgesetzes und dem Glauben. Jetzt hat das Grundgesetz auch schon eine Würde, nicht nur die Menschen. Ich verstehe das gar nicht, wie sie das machen. Ja, wahrscheinlich meint sie irgendwie, das Grundgesetz ist edel oder so. Und ja, und so wie es im Moment ist. Ich habe aufgeschrieben, was ihr so eingefallen ist, oder? Artikel dort. Und auch dem Artikel 1, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, endlich ein deutliches Zeichen setzt, dass Würde auch die Würde der Frau ist und zur Würde. Weil Mensch ja Frauen per se nicht einschließt. Ja. Mensch sind nur Leute. Ach Gott. Ja, vollkommener Blödsinn auf jeden Fall. Also und vor allen Dingen halt eben ne, so eine Aufweichung irgendwie, dass man irgendwie sagt, so Bagatelle müssen jetzt auch irgendwie härter bestraft werden oder was die Istanbul-Konvention halt auch will. Ja, da ziehen sie sich mit zig Leuten monatelang dran hoch, ne? Diese verbale Gewalt, ne, die da auch drinsteht und so. Aber das ist alles, das betrifft alles die Würde von den Männern dann nicht, ne, irgendwie, wenn die dann da verknackt werden, weil sie irgendwie verbale Gewalt irgendwie angeblich gemacht haben oder so. So diese Kette. Ja, da steht schon in der Kette reinschreiben, die Würde der Frau ist unantastbarer. Ja, genau. Als Nachsatz. Ja, das ist sowieso, ne? Also ich hätte jetzt die Tage auch gelesen, so Sachen über diesen Artikel 3, ne, wo er steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und danach da gibt es dann noch 2 Absätze, wo man sich dann auch denkt, normalerweise muss das doch eigentlich reichen. Ja. Aber der einzige Artikel, der irgendwann noch relevant sein wird, ist Artikel 20 Absatz 4. Naja. Oder auch die sexuelle Selbstbestimmung gehört. Herzlichen Dank für Ihr Engagement und einen tollen Verlauf Ihrer Konferenz mit hoffentlich guten Ergebnissen. Dankeschön. Thank you very much, Mrs. Schmidt. I do sehr herzlichen Dank, Frau Schmidt. Ich denke doch, dass Europa zu diesen Werten der Solidarität zurückkehren wird. Das ist sicherlich nicht vergessen. Die nächste Sprecherin ist Frau Rawert, Mitglied des Deutschen Bundestages und der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Frau Rawert, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Spadoni, sehr geehrte General. Ja, also Parlamentarische Versammlung des Europarats. Und wie wir eben schon gehört haben, ist ihr Hauptding, sie sagt immer Frauen, Frauen, Frauen, Frauen. Das ist ihre Superkraft. Und da merkt man halt auch, wofür dieses Zeug da ist, halt nur dafür. Ne? Also Oder zumindest diese Ich dachte Dame. Auch, ihr geht mal die Konvention durch, oder wie? Macht ihr das noch? Was meinst du? Ich dachte auch, ihr geht die Konvention mal durch. Das ist das Paper selber. Die Konvention haben wir schon mal, sind wir schon mal durchgegangen. Achso, okay, dann. Ja, das war damals bei dem Stream, für die Leute, die sich das nochmal anhören wollen, wo wir uns das Sexualstrafrecht, die Änderungen, wie das im Bundesrat war, da hatten wir uns das angeguckt und das waren nur so ein paar Ausschnitte aus dem Bundesrat und danach sind wir noch die ganze Konvention durchgegangen. Ich erinnere mich. Generalberichterstatterin Gafarova, sehr geehrte Vizepräsidentin Schmidt, liebe Ulla. Da wir heute hier einen Austausch haben zwischen Mitgliedern des Europarates, der deutschen Zivilgesellschaft, Zuhörerinnen und Zuhörern und den Kollegen und den Kolleginnen qua Fernsehen, ein praktischer Tipp. Bitte nehmen Sie Ihre Mikros runter, das macht die Fernsehbilder schöner, weil man Ihr Gesicht dann sieht. Das nur als praktischer. Christian Lange ist war der Erste. Es kommt immer ganz auf dein Gesicht drauf an, aber ansonsten... Ja, Vertreterin der Zivilgesellschaft, ich nehme mal an, dass das wieder irgendwie der Deutsche Frauenrat sein wird oder wie diese anderen Dinger da heißen, Juristinnenbund oder so, das ist halt die deutsche Zivilgesellschaft. Hast gesehen. Ulla Schmidt hat es schon gesagt, denn fast auf den Tag genau heute vor 5 Jahren beschloss der Europarat am 11. Mai das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, kurz gefasst die Istanbul-Konvention. Daraufhin, auch als 2006, gab es das Netzwerk, das parlamentarische Netzwerk Gewaltfreies Leben für Frauen, dessen Vertreterin in Deutschland ich bin. Und ich freue mich, dass dieses Netzwerk und diese Tagung erstmalig hier auch im Deutschen Bundestag tagt. Uns ist es eine Ehre und ich denke mal, es ist auch, zeigt auch nicht nur aufgrund des sehr guten Zeitpunktes, sondern auch aufgrund der Notwendigkeit, dass die deutsche Gesellschaft sich im Kontext von Gleichstellung und vor allen Dingen hier also zur Sicherung des Rechtes auf sexuelle Selbstbestimmung noch bewegen muss. Es ist ein guter Zeitpunkt. Danke daher für Ihr Kommen. Vielleicht für alle anderen draußen, außerhalb der Sitzung auch nochmal eine Erklärung, wer sitzt überhaupt hier. Ich bedanke mich für das Erscheinen der Mitstreiterinnen aus der Parlamentarischen Versammlung aus Frankreich, Zypern, Schweiz, Aserbaidschan, Polen, Jordanien, Italien, Tschechien, Montenegro, Monaco, Griechenland, Luxemburg und Marokko und selbstverständlich auch die deutschen Parlamentarierinnen. Die EU-Länder Aserbaidschan, Jordanien und Marokko. Alle an einem Strang, keine Dissensen. Das ist nicht geil. Sie haben die Reise auf sich genommen, auch zu dieser externen Sitzung, um deutlich zu machen, Frauenrechte sind Menschenrechte. Die Istanbul-Konvention zielt darauf ab, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Neben ja, auch diesen Formen, die halt keine Gewalt sind, wie wirtschaftliche Gewalt und verbale Gewalt. Prävention und Opferschutz setzt sie auf Strafverfolgung. Seit 2011 haben 41 Staaten die Istanbul-Konvention unterschrieben. 21 davon haben sie außerdem ratifiziert, also völkerrechtlich in Kraft gesetzt. Leider gehört mein eigenes Land, Deutschland, noch nicht dazu. Aber ich kann Ihnen versprechen, wir arbeiten dran. Und ja, zwar mit Glückwunsch. Mit der Unterzeichnung des Abkommens verpflichten sich ja die Staaten, Maßnahmen zu ergreifen, die geschlechtsbezogene Gewalt zu verhindern. Dazu gehören Prävention, Schutz, Strafverfolgung, organisatorische Zusammenarbeit staatlicher und nichtstaatlicher Stellen, sowie das Monitoring auch der Umsetzung. Dazu heißt es, also auch in Artikel 1 der Konvention, Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen. Ja, das Monitoring, von dem sie gerade geredet hat, wenn ich mich da richtig erinnere, war das auch so ein NGO-Ding. Also dass quasi die NGOs dann irgendwie Europa darüber Bericht erstatten dürfen, ob das in Deutschland auch alles schon weit genug geht. Oder ob das nicht noch ein bisschen weitergehen könnte. Ja, das bestimmt auch, aber da wollten sie auch noch extra einrichten, hier diese Grevio oder wie es hieß. Also eine spezielle Überwachungsinstanz eben. Das gibt es ja schon. Das ist ja schon dieses Ding, was die Diplomatenstand ist und das ganze Programm. Ihr habt alle in den nächsten Wochen euer Gender-Armband in der Post, das dann die relevanten Daten aufnehmen wird, abnehmen wird, hart bestraft. Ich möchte ein blaues. Nee, die sind alle Regenbogenfarben. Damit. Ja. Regenbogen und Braun. Übrigens, da sitzen also Vertreter aus Aserbaidschan. Die haben nichts Besseres zu tun, als über Gender zu reden. Ihre Regierungspartei hat eine Zustimmung von 80% angeblich. Es regiert der Herr Aliyev, der Sohn vom anderen Herrn Aliyev, der davor Präsident war. Und es ist eine verschissene Diktatur. Aber wir laden die mal zum Sprechen über Gender ein. Die lernen Social Engineering wahrscheinlich. Irgendwelche Sanktionen um die Ohren und so, aber Aserbaidschan ist ein lieber Diktator, so wie es der Herr Assad mal war oder der Herr Saddam oder der Herr Noriega. Noch ist es ein lieber Diktator. Da kann natürlich jederzeit der Wind umschlagen, wenn er zu freundlich zu Herrn Putin ist und so. Aber, aber Mars, aber es ist wichtig, dass Aserbaidschan in der EU ist. Immerhin haben die Öl. Die können doch nicht einfach im Mittleren Osten bleiben. Ich finde das gut und richtig und wichtig. Solidarität, Solidarität. Bisschen Demokratie, weißt, wir brauchen das Öl. Ich finde es gut. Ich dachte, wir wären zum Praktikum da. Und sexuelle Gewalt. Einschließlich Vergewaltigung, Zwangsheirat, Verstümmelung der weiblichen Genitalien, erzwungene Abtreibung und... Ja genau, Verstümmelung der weiblichen Genitalien, nicht Verstümmelung der männlichen Genitalien, weil das ist ja vollkommen egal. Und wie mitfühlen sie das alles so äußert? Ja, mit der Stimme kannst du eigentlich auch Eier abschrecken. Eben. Oh Mann, ey. Das ist aber Mechtelt, Rabat, aber richtig Mechtelt. Oh Mann, ey. Ja, was anderes sie gerade gemeint hat. Ja, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war noch, was mich genervt hat. Ich mach mal lieber weiter. Sterilisation. Nachstellung, also Stalking, sowie auch der Teil sexuelle Belästigung. Ja, das also gerade bei, so, wenn sie Stalking erwähnt, das ist doch wohl locker gleich verteilt. Ach ja, genau, jetzt weiß das ich, was doch, mir eingefallen ist. Die Sachen, die sie aufgezählt hat, sind alle schon illegal. Nur das einzige Ding, was ihnen halt fehlt, ist halt die Tatsache, dass man nicht einfach mit dem Finger auf die Leute zeigen kann und sagen, hier, der hat mir, und dann rennt der Patriarchenstaat los und knastet alle ein. So. Das ist das, was interessanterweise ist zwar Female Genital Mutilation in Deutschland verboten, aber die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr. Interessant. Ja, das ist dann, glaube ich, ein Zielkonflikt vom Diversity Mainstreaming und vom Gender Mainstreaming. Wo ist denn das? Einfach, weil wir mehr Menschen werden, oder was? Nee, das liegt daran, dass wir mehr Zustrom aus Ländern haben, wo das... also das da gab es mehrere Artikel darüber, dass zum Beispiel aus Nigeria extra Krankenschwestern eingeflogen werden. Ja, ich denke, das ist weltweit zu. So habe ich das verstanden. Hier rumgereicht werden. Hm? Ja. Okay, die offiziellen Statistiken von Stalking in Deutschland sagen... 4-mal so viel Frauen wie Männer werden gestalkt. Das kann ich mir zwar so richtig nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass Männer das auf ihre Art abwehren, aber... So sind die Statistiken aber alle. Aber dass Frauen weniger stalky sind als Männer, kann mir keiner erzählen. Ja, außerdem, wir hatten ja auch schon mal so wie sie das ja gerne ausgeweitet hätten, ne? Also auch irgendwie auf, ich bin eine Frau, die sich politisch äußert und jemand liest meine Tweets, obwohl ich ihn geblockt habe. Das ist Stalking oder so. Constant Harassment. Ja. Was steht da, was hat sie gesagt? Anita Sarkeesian. Ola Schmidt hat schon auf die Situation in der Silvesternacht 2015, 2016 hingewiesen. Wir hatten daraufhin im Europarat eine Dringlichkeitsdebatte, die auch einen heute vielleicht in weiteren gesagt auch zu diskutierenden Taten. Ja, das, was ihr da wahrscheinlich dann euch überlegt habt, ist, Das ist ja das Problem, von dem wir schon die ganze Zeit reden, halt dieses generelle Männerproblem dann. Und dann seid ihr losgerannt und habt die Gunst der Stunde genutzt, um euer eigentlich totes Gesetz nochmal wieder zu beleben und es dann im Endeffekt mit 100% Zustimmung im Bundestag zu verabschieden. Herzlichen Glückwunsch. Tatbestandteil debattiert hat, nämlich zum einen das Thema Sexismus, zum anderen aber auch das Thema Rassismus, obwohl es, ich denke mal, es gibt Zusammenhänge, es muss aber auch hier konstatiert werden, auch für Deutschland, dass sexuelle Gewalt kein importiertes Problem ist, sondern immer schon, also hier in der deutschen Gesellschaft, auch es gegeben hat. Und der. Ja, nicht in dieser Art und Weise. Ja, das sowieso, das wird man auch nie abschaffen können. Komplett ist auch das ganze Unterfangen so ein bisschen fragwürdig, was sie da vorhaben. Das ist so eine Art Dauerarbeitsplatz, den man sich da einrichtet. So verstehe ich das nämlich mal. Ja, aber in dem Fall haben sie es jetzt erstmal gebraucht, um ihren Müll da irgendwie zu rechtfertigen. Und das hat ja auch prima funktioniert. Also. Ja, das schon, aber es hat trotzdem ganz schön gedauert, ne? Ja, und könnt ihr euch noch an die anderen Silvester erinnern, an denen 2000 Nafris Leute belästigt haben? Ich meine, natürlich gab es auch schon Belästigung vorher in Deutschland, aber das, was wir da in der Silvesternacht gesehen haben, ist einfach was, was halt aus dem arabischen Raum, nordafrikanischen Raum, was dort halt sehr weit verbreitet ist. Jeder, der sich mit den Ländern etwas auskennt und mit den Leuten dort schon mal länger wie nur 2 Minuten geredet hat, weiß, dass es dort solche halt Sachen gibt. Also das ist nichts, wo man aus den Wolken fallen muss. Das ist so nichts, was man jetzt, keine Ahnung, wo man sich peinlich berührt fühlen muss, weil man dann sagt, oh mein Gott, wir haben das tatsächlich importiert. Also es ist realitätsfremd, das so zu behaupten. Also. Ja, das stimmt schon, aber so normale, was weiß ich, Familiengewalt oder so, das gibt's wohl, gibt's eben überall ein bisschen, ne? Ja, klar, klar. Sicher, das wird man wahrscheinlich aus den Menschen nicht. Das Unrecht auch nicht, aber das hat irgendwie einfach, die Sachen haben nichts miteinander zu tun, finde ich. Die normale, ja, sagen wir, Gewaltproblematik in der Gesellschaft und eben diese Leute, die da so am Kölner Bahnhof übergriffig wurden, das war irgendwas ganz anderes irgendwie, ne? So eine ganz andere Geschichte. Das gehört irgendwie nicht zusammen. Von vornherein falsch die Analyse, fand ich. Dass es uns bis da lange Zeit sehr schwer gefallen ist, das Thema Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch zu normieren, liegt daran, dass man doch sehr antiquierte Geschlechterrollenbilder auch hatte. Und das wollen wir halt ändern, auch im Kontext also von sexueller Integrität. Wir werden noch durch die Referentin auch zu den Neuerungen. Ja, definitiv. Ist auch nur eine Behauptung, dass die Leute so alte Bilder im Kopf hätten. Ne? Ja, vor allen Dingen, dass das auch irgendeine Konsequenz hat. Ne? Also kommen, die jetzt aufgrund des ja dankenswerterweise aus dem Bundesjustizminister bereits im Ministerium bereits 2011 vorgelegten Referentenentwurfs auch vorgelegt wurde. Eine erste Debatte hat es darüber am 28. Die Alte April ist gegeben. Doch besoffen, oder? Also ehrlich, wie die lallt. Was ist in Europa? Die haben sich nicht einen Stichpunkt aufgeschrieben oder so. Es geht alles so. Ich habe auch so das Gefühl, aus ihr fließt einfach so das raus, was sie immer sagt. Und sie hat dann so ein paar Füllwörter, wo dann die Themen sind. Da sagt sie dann entweder Europa oder Frauen oder sowas. Das ist wie so eine Politikmaschine. Ich glaube, es wäre doch echt besser, wenn wir die Legislaturperioden begrenzen würden. Ja, damit halt, sich solche Menschen erst überhaupt nicht bilden könnten. Wenn du halt nur ein Thema hast, ne, dann ist das wahrscheinlich so. Und ich kann Ihnen versichern, das Parlament, insbesondere die Parlamentarierinnen, kleines i, nehmen ihre Herausforderung sehr ernst. Und wir kämpfen dafür, dass das sexuelle Selbstbestimmungsrecht in diesem Gesetz Wahrheit und Wirklichkeit wird. Ich bin Tante von Ja, das, was dabei herausgekommen ist, ist kompletter Quatsch. Also die ganzen Sachen, die schon illegal waren, sind jetzt auch illegal. Sie haben herabgesetzt, diese Schwelle halt eben, für die Strafbarkeit, also das Mindeststrafmaß, so dass man halt auch Bagatelle dann besser als sexuelle Nötigung einstufen kann. Und ja, das ist es dann auch schon. Und dann haben sie quasi was verdoppelt, nämlich dieses Ding, glaube ich, mit dieser Gruppengeschichte, das haben sie dann, das hatten sie auch schon da drin als einen Punkt für ein schwereres Strafmaß. Und das haben sie jetzt quasi nochmal extra, also zweimal. Ja, das Gefühl von Bedrohung oder so haben sie da auch mit reingenommen, ne? Dass ein Gefühl ausreicht. Opfers. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das formuliert war, aber das haben sie halt die ganze Zeit behauptet, dass das irgendwie so wäre, obwohl ich auch nicht glaube, dass das irgendwie, ja. Ja, vor Gericht wird es am Ende nicht reichen, ne? Sollte man meinen und hoffen, ja. Aber deswegen wollen sie ja auch, dass die alle geschult werden. Und jetzt, wo die Istanbul-Konvention durch ist, da kriegen sie das ja vielleicht auch irgendwie hin. Ja, geschult ist gut, ne? Ja, genau. Die Justiz muss geschult werden. Die müssen ganz dringend geschult werden. Weil deswegen haben wir ja auch Gewaltenteilung, damit hier die Leute da so einen Krampf irgendwie verabschieden können, dass sie geschult werden sollen. 16 Nichten und Neffen, und ich sage Ihnen, ich schulde dieses meinen Nichten und Neffen und alle, die jüngere Verwandte, Kinder und Enkel also haben, auch. Zum Thema schuldest du es deinen Neffen, dass sie als Waschlappen aufwachsen, wo jede Verhaltensauffälligkeit gleich irgendwie Gewalt ist, die deutlich krasser nach deiner Meinung mit Gefängnis bedroht werden sollten. Das schuldest du alles deinen Neffen. Ja, Kampf gegen Stereotype, die angeblich haben, irgendwelches Lesen von deren Gedanken oder so. Das bist du denen auf jeden Fall schuldig, ja. Gleich noch, also, und ich sage jetzt einfach nur mal herzlichen Dank, dass Sie da sind. Auch ich sage, dass Meckern alleine nicht genügt, sondern politisch handeln. Daher handeln wir und ich wünsche uns eine erfolgreiche Konferenz. Diversität ist Stärke. Ja, Meckern reicht nicht, man muss auch zuschlagen, oder wie? Ja. Wir kriegen den Hals nicht voll. Jetzt muss einfach immer weitergehen. Thank you very much, Mrs. Ravert. Sehr herzlichen Dank, Frau Ravert. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie an der Ratifizierung der Istanbul-Konvention arbeiten. Ich denke, dass vielleicht auch diese Sitzung heute hier dazu beitragen wird, diesen Prozess entsprechend zu beschleunigen. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Die nächste Sprecherin ist Sayyida Gafarov. Haben irgendwelche Leute aus Aserbaidschan und Jordanien damit zu tun, dass bei uns gesetzgeberische Prozesse beschleunigt werden? Der Trump wird seit Wochen von der deutschen Presse gegrillt, weil er irgendwie angeblich mit Russland telefoniert hat. Und bei uns wird ganz offen gesagt, ja, wir möchten mit dieser Konferenz von Leuten, die hier überhaupt nichts mit zu tun haben, eure Demokratie unter Druck setzen, oder was? Das ist jetzt aber ziemlich antieuropäisches Sentiment. Also da war Jordanien, Aserbaidschan, hast du zugehört? Monaco, das scheiß Monaco, wo ein Arsch voll Leute ihre Kohle hingebracht hat, die sie eigentlich hier hätten versteuern müssen. Was haben die damit zu tun? Mann. Das ist jetzt aber sehr antieuropäisch. Also ich glaube, du hast Fake News gelesen, die dich verwirrt haben und du musst mal deine Privilegien checken. Also, Diversität ist Stärke. Gut, dass ich nicht bei Google arbeite. Ja. Generalberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und politische Koordinatorin des Netzwerks Women Free from Violence. Frau Gafarova, Sie haben das Wort. Thank you very much. Vielen Dank, meine sehr verehrten Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss sagen, in meiner Funktion als Generalberichterstatterin zu Gewalt gegen Frauen ist es mir eine große Ehre und Freude, heute hier zu sein. Und ich vertrete hier die Parlamentarische Versammlung. Warum ist das überhaupt eine Freude? Es ist eine große Ehre und Freude, Ihnen über die AIDS-Epidemie Auskunft zu erstatten. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, um Ihnen zu sagen, wir werden alle sterben. Nach wie vor wollen uns alle prügeln und Und wir haben nicht ausreichende Gesetze. Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Ihnen das zu sagen. Das war ein Quatsch, ey. Des Europarats. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier über dieses Thema zu sprechen, Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen Frauen ist immer noch sehr weit verbreitet und die Zahlen sind durchaus alarmierend. Tausende von Frauen werden jedes Jahr getötet und sehr oft entgehen die Täter einer Verurteilung. Im August 2014 ist die Istanbul-Konvention in Kraft getreten und das war ein Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen von Parlamenten, Regierungsbehörden und NGOs. Seitdem haben auch andere Länder die Konvention ratifiziert. Und in welchen Ländern ist denn Mord illegal, nicht illegal von euch? Ja, und vor allem, es werden Tausende von Frauen getötet. Wie wir aber aus jeder Statistik wissen, ist, dass für jede Frau mehrere Männer getötet werden in der gleichen Zeit. Ne? Das wird ja aber hier kurz mal unter den Tisch fallen gelassen. Komplett. Weil, ja, für nichts. Jeden Tag sterben Tausende Frauen. Das halt das nur Frauen. Ja. Das ist ja das Fiese an unserer Welt. Dass die Leute alle nur Frauen umbringen und auch an Krankheiten sterben nur Frauen, im Krieg sterben nur Frauen. Ja, eben, die ganzen Viren denken sich dann so, eine Frau. Also in der Konvention selber ist das, glaube ich, zweimal im Nebensatz erwähnt, dass auch, es ist auch möglicherweise Täterinnen geben könnte. Auf einer anderen, in einer anderen Galaxie oder so. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, damals auch aufgefallen, dass sie an manchen Stellen so ein bisschen versucht haben, immer noch so ein Ja oder Männer, wenn es die auch betrifft, mit einzubauen. Aber wenn man halt dieses ganze Gerede jetzt von den Leuten da hört, dann merkst du halt, dass das nur ein Alibi ist. Was spricht dagegen, auch wenn ich zum 100. Mal sage, was spricht dagegen, zu sagen, es werden jeden Tag zehntausende Menschen getötet? Und dagegen müssen wir was tun. Was spricht dagegen, Frau Gaffa-Roller? Ja, das ist, dann ist die Ursachenanalyse nicht mehr so einfach. Da muss man hingucken, richtig. Da kann man nicht einfach dann irgendwie drüber schmieren mit irgendeinem Vorurteil. Ja. Tja, das sind die Leute, die sich darüber aufregen, das dass es Stereotype gibt. Ja. Ein Monitoring-Mechanismus wurde eingesetzt. Die Expertengruppe für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, GREVIO. Ich freue mich auch sehr, dass Frau Rosa Loga, erste Vizepräsidentin von GREVIO, heute hier ist. Ich glaube, dass trotz, obwohl es die Istanbul-Konvention erst so kurz gibt, sie schon sehr große Erfolge verzeichnet hat. Dieser Vertrag ist so oft gelungen. Ja, große Erfolge, die wir jetzt wahrscheinlich auch nicht auflisten, weil das hatten wir ja in unserem Video von Sonntag. So große Erfolge wie die Türkei hat es gleich irgendwie umgesetzt und dann haben sie irgendwie festgestellt, dass 60% der Leute an der Uni irgendwie meinen, dass man Frauen einfach schlagen muss. Da muss ich auch die ganze Zeit dran denken, ja. Ein Riesenerfolg. Gelobt worden wie wenig andere. Und die Worte, die dafür verwendet wurden, waren zum Beispiel einzigartig, präzedenzlos, innovativ, umfassend, weitreichend, ein Meilenstein und Goldstandard. Und in der Tat ist diese Konvention ein Licht in der Dunkelheit. Die Istanbul-Konvention ist das erste verbindliche Instrument, in der explizit anerkannt wird, dass Gewalt gegen Frauen eine Verletzung der Menschenrechte und eine Form von Diskriminierung ist. Das braucht man nicht sagen. Was soll denn dieser Scheiß? Das ist doch vollkommener Humbug. Entweder ist es illegal, irgendwie die Leute zu prügeln, oder ist es nicht illegal. Also. Ja, aber wenn du eine Frau prügelst, dann ist es gleichzeitig auch ein Verbrechen aus Hass, Level 4, plus Diskriminierung. Auch hier mal ein bisschen Hintergrund. Die Dame ist aus Aserbaidschan. Sie ist Mitglied der Regierungspartei Neues Aserbaidschan, also die von dem Aliyev, von dem netten Diktator. Also die sitzt da nett, während halt Presse- und Meinungsfreiheit in Aserbaidschan komplett eingeschränkt werden und Homosexualität gesellschaftlich geächtet ist. Ja, schön. Sehr ja, schön. Aber die haben doch Öl, das habe ich doch schon mal gesagt. Du ja, bist da ein bisschen, ja, weißt du? Aber ich habe halt da so einen Fetisch mit Leuten, die irgendwie heucheln. Die haben Öl im Hirn, haben die. Und zwar alle. Also, das ist doch echt abstoßend. Die setzen sich da einen Günstling von einem Diktator hin, der dann da über Frauenrechte spricht, während die Feministinnen aber heute versuchen ja Frauenrechte immer mit homosexuellen Rechten zu verquicken. Was jetzt? Ja. Entscheidet euch. Ja, und euch. Ich würde diesen Kram, werden sie dann später auch irgendwie so 1984-mäßig irgendwie zur einzigen Wahrheit irgendwie erklären, dass ja die Istanbul-Konvention irgendwie den Frauen ihre Rechte gegeben hat, die sie schon lange hatten. Ja, Frauen wurden vorher nach dem Gesetz für Haustiere behandelt, vor der Istanbul-Konvention. Die hatten vorher kein einzelnes Menschenrecht. Also, ja. Ja, ich meine, wenn es bei Google schon so läuft, ne, dann, ja. Im Rückblick ist der Name gut gewählt, finde ich. Ja. Weil Istanbul, da denke ich gleich an die Art und Weise, wie der Herr Erdogan Politik macht. Und das passt ja ganz gut eigentlich. Ja. Einfach mal irgendeinen Glaubenssatz abschreiben und da draußen ein ganzes Politikfeld aufblasen. Ja, wenn man sich dann vor allen Dingen mal vor Augen führt, das hatten wir ja auch, dass das ja in der Türkei jetzt auch gang und gäbe ist, irgendwie die Frauen von irgendwelchen Oppositionellen gleich mit einzukerkern, wenn sie die besuchen gehen und so. Wo ist da der Aufschrei? Ist. Außerdem kann die Istanbul-Konvention auf alle Opfer von häuslicher Gewalt angewendet werden, unabhängig vom Geschlecht. Durch die Konvention werden verschiedene Tatbestände kriminalisiert, zum Beispiel auch die Zwangsheirat, Stalking oder sexuelle Belästigung. Der Fokus liegt dabei auf den Opfern der Gewalt. Wir sehen aus der Geschichte, dass positive Veränderungen aus der Unterzeichnung von Menschenrechtsverträgen hervorgegangen sind. Und auch diese Konvention führt zu einer großen Verbesserung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem gemeinsamen Kampf gegen Gewalt haben Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine wichtige Rolle. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Lücken zu füllen zwischen dem, was da auf dem Papier versprochen wird, und der tatsächlichen Wirklichkeit. In Artikel 70 der Istanbul-Konvention, und das ist das erste Mal in einem Vertrag des Europarats, wird explizit die Rolle der Parlamente und der Parlamentarischen Versammlung anerkannt, die Umsetzung der Konvention zu überwachen. Aber was bedeutet das in der Wirklichkeit? Wie können denn Parlamente überhaupt effizient zu diesem Monitoring der Konvention beitragen und eben sicherstellen, dass diese auch wirkungsvoll umgesetzt wird? Erst einmal haben Parlamente eine sehr große Verantwortung. Zum Beispiel dadurch, dass sie an der Ratifizierung internationaler Übereinkommen beteiligt sind. Außerdem sind sie auch an der Überwachung der Umsetzung dieser Verträge beteiligt. Innerhalb ihres Mandats können Abgeordnete zum Beispiel dafür sorgen, dass es neue Gesetzgebung gibt, die sicherstellt, dass die nationale Gesetzgebung im Einklang steht mit der Istanbul-Konvention. Außerdem kann das Parlament... Ja, hurra, ne? Also... wir schon gedacht haben, so auf lange Sicht halt eben das alles festgezurrt, so dass das alles weiterhin in diesem Interesse dann irgendwie läuft. Dafür sorgen, dass es ausreichende Ressourcen gibt, zum Beispiel für Prävention oder Unterstützung für Opfer von Gewalt. Und auch können die Abgeordneten dafür sorgen, dass die zuständigen Behörden sich mit den verschiedenen Maßnahmen befassen, sodass die internationalen Verpflichtungen auch umgesetzt werden. Ich möchte dabei auch betonen, dass es hier Partnerschaften und Zusammenarbeit geben kann zwischen Frauen und Männern und zwischen Parlamentariern aus allen politischen Parteien. Außerdem kann es auch hilfreich sein, mit den parlamentarischen Ausschüssen zu arbeiten, die wiederum Druck darauf üben können, dass die Regierungen ihre internationalen Verpflichtungen erfüllen. Daran sieht man also, dass die Rolle von Abgeordneten ganz zentral ist. Aber das Es ist so geil, ne? Zum einen so irgendwie sagen, ja, jetzt steht, hier, guck mal da, wir haben jetzt ein Blatt, da steht Frau drauf. Und jetzt irgendwie auch noch hingehen und sagen so, ja, die Parlamente können was tun für Gesetze und so. Also, ich weiß nicht, wie konnten die sich überhaupt heute Morgen alleine anziehen? Wahrscheinlich haben sie dann auch einen Zettel gehabt, wo drauf steht, Kleidung kann man anziehen. Und haben sich gedacht, das ist aber jetzt endlich mal weitreichend und neu und das habe ich jetzt gebraucht. Ansonsten wäre ich nackt aus dem Haus gegangen. Also ich muss da jetzt irgendwie dran denken, dass sie alle von Papa Staat leben. Ja. Das auch. Dass die alle durchgefüttert werden und Plätze für Gremium bekommen, dass die Flugtickets, mit denen sie hergekommen sind, vom Steuerzahler gezahlt werden. Dafür, dass sie da hocken und irgendwelchen Gender-Unsinn in die Welt rauspusten. Schlecht über uns reden, ja. Ja. Ja. Und sagen, aber es ist so gut, dass es uns gibt. Jetzt endlich. Vorhin hat schon jemand auch im Chat gesagt, oder? Da sitzt eine Menge Reisekosten im Kreis. Das zahlt alles wer? Naja, der Steuerzahler in Europa. Fein. Damit wir eine Diktatorengehilfin einfliegen können, die uns erzählt, was die Rechte der Frauen sind. Ja, und die Aufgaben vom Parlament. Das Problem ist, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier häufig gar nichts wissen über den Inhalt von diesen Übereinkommen und sich folglich auch nicht an der Umsetzung beteiligen. In sehr vielen Fällen sind zum Beispiel... Was meinst du? Interessiert sich keine Sau für, sag ich. Ja, das ist... Parlamentarier wissen nicht, was da drin steht. Auch richtig, es reicht ja schon. Also zumindest bei unseren super tollen Journalisten in Deutschland hat es ja auf jeden Fall gereicht, immer nur zu sagen, ja, wir haben die Istanbul-Konvention unterschrieben. So, Punkt. Und deswegen braucht man jetzt hier Sexualstrafrechtsreform irgendeiner Art und Weise. Und da gab es ja auch genug Leute, die gesagt haben, dass das nicht stimmt, aber das hat ja nicht gereicht, um irgendwie dass sich da irgendein Journalist mal mit beschäftigt hat. Die Parlamente nicht daran beteiligt, wenn... Egal was für ein Thema, die gucken nämlich gar nicht mehr so richtig dahinter oder so. Ja. Also musst du irgendwie auf Blogs gehen, um zu erfahren, was wirklich geht, ne? Berichte geschrieben werden, die sich auf die Umsetzung beziehen. Oder es werden Berichte nicht eingereicht, die sich auf Empfehlungen oder Monitoring beziehen. Also, die Rolle von Abgeordneten im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen hat viele verschiedene Ausdrucksformen. Und ganz sicher braucht es hier mehr Handeln. Als politische Koordinatorin des parlamentarischen Netzwerks Women Free from Violence möchte ich noch Folgendes sagen. Unser Netzwerk besteht aus Abgeordneten aus den 47 Mitgliedstaaten des Europarats und wir haben bei uns auch Abgeordnete aus Beobachterstaaten oder anderen Partnerstaaten für Demokratie, die sich alle für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einsetzen. Heute freuen wir uns auch, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Aus Jordanien haben wir Frau Rem Abu Dalbou und Frau El Ouafi aus Marokko. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, das sind wahrscheinlich dann die zwei mit dem Kopftuch, oder? Ja, keine Ahnung, ey. Ja, das ist halt auch das Lustige. Also der Europarat ist ja quasi dieses Menschenrechtsgremium von der EU, wo aber halt auch noch Staaten mit bei sind, die gar nicht in der EU sind. Also. Ja, die sollen das lernen, wie das geht. Ja. Mit den Menschenrechten. Genau, Menschenrechte kann man halt nie genug haben und wir haben ja auch schon eine Vereinten Nationen, die ja auch genug so einen Kram da irgendwie raushauen. Ne? Aber das scheint ja auch noch nicht genug zu sein, weil... Die sollen das auch in ihre Länder tragen, die Argumente und so, ne? Die Argumente werden ja sowieso weltweit ausgetauscht, offenbar. Ja, also Russland ist ja zum Beispiel auch da drin, in diesem Ding, wo man sich dann denkt, so, was hat dieses Gremium, gibt es jetzt so, die sind für Menschenrechte verantwortlich, in Russland konnten sie trotzdem ein Gesetz erlassen, was richtig den Staat halt eben ermöglicht, gegen Leute vorzugehen, halt gegen Homosexuelle in diesem Fall, so, was ein Ding ist, was in Deutschland undenkbar ist im Moment. Und da ist dieses Gremium komplett zahnlos. Ne? Da kann es nichts gegen unternehmen. Aber uns hier... Das ist so ähnlich mit Saudi-Arabien. Ja, sorry. Ja, gut, die sind ja jetzt noch nicht in, also jetzt nicht im Europarat, aber in den Vereinten Nationen. Ja. Aber das nur mal so, um mal zu sehen, wie wir diesem Kram da hinterherlaufen, ne? Und irgendwie sagen so, ja, wir wollen das alles unbedingt haben und das wird uns ja hier irgendwie als Vorgabe gegeben und die Menschenrechte, die Menschenrechte, die Menschenrechte. In den Punkten, wo das wirklich was bringen würde, da ist es komplett zahnlos, ne? Aber bei uns reicht es halt eben, um irgendwie hier den Punkt irgendwie herabzusetzen, ab dem irgendwas als sexuelle Nötigung gilt. Und die Leute einzuschüchtern auch, ne? Ja. Das ist auch ein bisschen Taktik dahinter. Die Netzwerkmitglieder sind sozusagen Botschafterinnen und Botschafter der Istanbul-Konvention in ihren nationalen Parlamenten. Sie stellen zum Beispiel Fragen an die zuständigen Minister, legen Gesetzesentwürfe vor oder Legislativinitiativen. Sie sorgen dafür, dass die Unterzeichnung und Ratifizierung schneller stattfindet. Außerdem machen sie Informationen zugänglich. Zum stärkeren Bewusstseinsschaffung unter Parlamentariern organisieren die Mitglieder dieses Netzwerks zum Beispiel Regionalkonferenzen, parlamentarische Seminare und Ähnliches. Diese Veranstaltungen haben sich als sehr wirksam erwiesen, zum Beispiel dafür, dass es mehr Unterzeichnung und mehr Ratifizierung der Istanbul-Konvention gegeben hat. Und das hat dadurch funktioniert, dass die Abgeordneten direkt mobilisiert wurden. Außerdem wurde dadurch die Sichtbarkeit dieses Problems der Gewalt gegen Frauen erhöht. So ein Quatsch. Als ob sich irgendjemand jemals gedacht hätte, Frauen erfahren ja wahrscheinlich keine Gewalt. Naja, keine Ahnung. Ey. Ja gut, sie hat gesagt erhöht, ne? Ja, erhöht. Kann natürlich auf ein Level kommen. Ja, und auch da, ich meine, es ist halt nicht gleich, ne? Die tun wieder so, es ist genauso wie Feminismus. Feminismus ist das gleiche wie Frauen. So, ne? Wenn du was gegen Feminismus hast, dann hast du was gegen Frauen. Und genauso ist jetzt hier halt Gewalt gegen Frauen das gleiche wie die Istanbul-Konvention. Wenn du was gegen die Istanbul-Konvention hast, dann bist du für Gewalt gegen Frauen. Das ist so widerlich. Und sie haben es ja sogar geschafft, die Schweiz halt eben da zu bewegen. Ne? Die wollen das ja jetzt auch unbedingt haben, die Istanbul-Konvention. In England sind sie ja nicht damit durchgekommen, aber das liegt halt eigentlich nur an diesem einzigen Abgeordneten da, diesem Philip Davies, der sich ja in diesen Gleichstellungsausschuss da begeben hat und da halt eben konsequent alles wegblockt, was halt irgendwie so ein Müll ist. Und der hat das halt alleine irgendwie hingekriegt, das zu verhindern, dass sie das aufnehmen konnten. Das traut sich bei uns keiner. Nee, das traut sich auch keiner. Und ich glaube, es wird auch nicht funktionieren in Deutschland, weil in England gibt es wohl auch so ein Ding, wo du halt durch Debattieren irgendwie, also quasi so lange reden, bis es nicht zur Abstimmung kommen kann, alleine halt so eine Sache verhindern kannst. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Der nächste Schritt ist jetzt, die Verbesserung der Umsetzung zu erreichen, indem es ein stärkeres Bewusstsein gibt und auch einen Kapazitätsaufbau. Wir haben hier heute auch viele NGOs vertreten und ich möchte auch deren Arbeit und ihre Ausdauer hier lobend erwähnen. Wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier verlassen uns auf ihr Fachwissen, zum Beispiel wenn es darum geht, die Ratifizierung zu unterstützen oder auch die Umsetzung der Konvention zu fördern. Damit Sie weiterhin die Möglichkeit haben, Opfer von Gewalt gegen Frauen zu unterstützen, müssen wir wiederum, die Abgeordneten, dafür sorgen, dass es entsprechende Finanzierung gibt. Zum Beispiel für Prävention, für Unterstützung, für andere Formen von Schutz gegen alle Formen von Gewalt gegen Frauen, auch bei häuslicher Gewalt. Meine Damen und Herren, die Istanbul-Konvention fördert eine bestimmte Vision von einer Gesellschaft. Das ist ein Projekt für eine Gesellschaft, in der Gewalt gegen Frauen nicht mehr hingenommen wird, nicht verziehen wird und auch nicht verharmlost wird. Bisher haben 21 Länder die Konvention ratifiziert. Also das, und da werden noch ganz viel, sollen auch ganz viele neue Leute im Prinzip eingestellt werden. Das ist da auch noch so ein Ding. Also nicht nur Grevio, dass da jetzt nicht so Diplomatenleute noch zusätzlich eingestellt werden, die dann den Parlamentariern irgendwie einen erzählen wollen, sondern ja auch in verschiedenen anderen Gremien und so weiter wollen sie überall rein. Ja? Das hat sie ja vorhin auch gesagt. Also es wird alles immer Geld kosten, wenn neue Leute eingestellt werden. Und die Frage ist ja auch, wer wird da eingestellt? Weil wo sind denn die Schwerpunkte, wenn man was studiert in die Richtung? Ja. Da hast du dann doch auch 80% Frauen, aber da wollen sie dann kein Gemecker hören. Ja, das und halt ideologisch auch total gleich, ne? Also ich denke mal, mit der falschen Ideologie willst du da gehen wie bei Google, ne? Ja, eben, weil mit der falschen Ideologie bist du ja halt auch für Gewalt gegen Frauen, ne? Wie ist es eigentlich, wenn die Christenheit Istanbul zurückerobert, heißt es dann wieder Konstantinopel und damit ist die Konvention hinfällig? Nimm einfach ein Blatt Papier und schreiben drauf, Christen sind auch Menschen und dann löst sich der Erdogan in Luft auf. Ich glaube, so funktioniert das, oder? Apropos Erdogan, da müssen wir ja mal wieder eingestehen, dass wir Sonntag da ein bisschen auf dem Holzweg waren mit der Geschichte mit Erdogan und der Mondlandung. Ja, das können wir ja vielleicht am Sonntag da auch nochmal erwähnen. Ja, ist wahrscheinlich sinnvoller am Sonntag. Aber da sind wir wohl einer Satire aufgesessen. Aber. Ja, aber einer ziemlich glaubwürdigen Satire. Ja, das ist es. Schon alle Leute posten ihren Artikel verblockt. Ja. Nee, und das Ding ist, diese Geschichte von dem Raketenhaini gibt es aber wirklich in der Türkei. Also, und da gibt es auch Leute, die sagen, so ähnlich wie Axel Stoll das auch gemacht hat, halt, mit Hochtechnologie ist. Und so. Also das gibt es schon, aber Erdo hat es wohl nicht behauptet. Und ich hoffe, dass auch Deutschland sehr bald eine Ratifizierung vornehmen wird. Das wäre nämlich ein starkes Signal für die Frauen in Deutschland, die Opfer von Gewalt sind und die Schutz brauchen. Vielen Dank. Ja, dann freuen die sich alle, die Frauen, die Opfer von Gewalt sind. So, thank you very much, Mrs. Vielen Dank, Frau Gafarova. Das wäre dann schon das Ende unserer Eröffnungssitzung. Und ich übergebe dann jetzt an Frau Gafarova, welche den folgenden Programmteil moderieren wird. Also war das jetzt alles vor 4 Minuten? Wir haben jetzt eine Stunde schon darüber geredet und es war jetzt alles nur Vorspiel und die richtig angemachte Sache kommt jetzt erst noch. Heilige Scheiße. Ach Gott. Ja, so sieht's aus. Ich habe Angst. Sehr verehrte Damen und Herren, bei diesem ersten Teil unseres Programms geht es um die Istanbul-Konvention und die aktuelle Situation in Deutschland in Bezug auf die Ratifizierung dieses Instruments. Bei dieser Diskussion haben wir verschiedene Gäste, so zum Beispiel Herrn Christian Lange, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Herzlich willkommen. Wir haben außerdem Frau Rosa Luger, erste Vizepräsidentin der Experten. Was meinst du? Er hat sich vorsichtshalber 2 Männer mitgebracht hinter ihm, ne? Ja. Gruppe für Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, GREVIO. Und dann haben wir Dr. Petra Vollmer-Otto, Leiterin der Abteilung Menschenrechtspolitik Deutschland-Europa am Deutschen Institut für Menschenrechte. Vielen Dank, dass Sie alle heute hierher gekommen sind. Und unser erster Redner ist jetzt Herr Lange. Bitte sehr. Thank you very much, Chair. I will switch over to German, if you allow. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Kollegin Rawat, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausweislich einer Studie der European Agency for Fundamental Rights aus dem Jahre 2014 hat jede dritte Frau seit dem Alter von 15 Jahren, jede dritte Frau ab dem Alter von 15 Jahren eine Form des körperlichen und oder sexuellen Übergriffs erlitten. Das ist eine unglaubliche. Das ist wie so eine Folklore. Dieser Zustand ist ja, wie, absolut. Wie ja. Am Ende des Regenbogens ist ein Topf Gold. Ja. Die Leute wissen eigentlich, dass es Blödsinn ist, aber sie kolportieren das trotzdem ständig. Ja, er nimmt halt an seinen Monatslohn. Ja. Ich meine, weißt du, wenn du einmal in der Schule geschubst worden bist, dann wirst du in derselben Statistik erwähnt, wie wenn du vergewaltigt worden bist. Ja. Weißt du, zwischen blutiger Vergewaltigung und ich wurde mal in der Schule geschubst, ist irgendwo ein Unterschied, würde ich behaupten. Aber nein, man packt es zusammen und sagt, oh mein Gott, die Welt ist gefährlich, die sind alle hinter dir her, dir wird's auch passieren, pass bloß auf. Genau. Wir bringen dir Rechte, mehr Regulierung und Aufsichtsräte und NGOs, no good organizations, die müssen gucken nach deinem Seelenheil, weil 1 in 4, sogar 1 in 3, du musst aufpassen, die Gefahr, die lauert hinter jedem Stein, die Schatten, die kommen immer näher. Ja, also NGOs, und wie wir schon gehört haben, NGOs, Populisten, irgendwelche Günstlinge von Diktatoren, das ist hier die Leute, die Demokratie in Deutschland beeinflussen. Unakzeptabel. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir mit den Mitteln des Rechtsstaates dem endlich begegnen. Mit dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, kurz Istanbul-Konvention, hat sich der Europarat dieser Herausforderung gestellt und erstmalig ein völkerrechtlich verbindliches Instrument geschaffen, das sich mit der Thematik umfassend beschäftigt. Was aber sieht die Konvention im Einzelnen vor, um die Situation von Frauen entscheidend zu verbessern? Nun zunächst, sie ist verpflichtet, die Vertragsstaaten zu umfassenden und koordinierten Maßnahmen in der Prävention. Zum Zweiten bei Schutz- und Unterstützungsangeboten. Zum Dritten im Straf- und Strafprozessrecht. Und zum Vierten im Zivil- und im Ausländerrecht. Ja, genau, das war auch das Ding. Um die wirksame Dass du da drin irgendwelche hier Entschädigungszahlungen haben wollen, zivilrechtlich irgendwie. Für diese komische Gewalt, die es da gibt. Die wirtschaftliche und so. Wie ist das denn mit der wirtschaftlichen Gewalt? Führt man jetzt wirtschaftliche Gewalt aus, wenn man seine Frau nicht arbeiten lässt, oder führt man wirtschaftliche Gewalt aus, wenn man sie arbeiten schickt? Ja, wahrscheinlich. Beides. Wahrscheinlich erstes. Wahrscheinlich, so musst du die Frau fragen, das ist die richtige Antwort. Wirtschaftliche Gewalt existiert auf einem Spektrum. So. Spektrum geht von A bis Z und von 0 bis 9. Und so ein paar Sonderzeichen sind auch dabei. Okay. Daten sicherzustellen, sieht die Konvention einen effizienten und unabhängigen Überwachungsmechanismus vor. Insgesamt setzt die Istanbul-Konvention hohe menschenrechtliche Standards, die uns auch für zukünftige Entwicklungen im EU-Bereich ein Leitbild sein müssen. Ja, setzt diese ganzen Formen von Gewalt irgendwie fest und die Art und Weise, wie man das zu interpretieren hat. Das sind die Standards, an die wir dann gebunden sind. Seien Sie also versichert, dass mir und meinem Minister wie des gesamten Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz die Implementierung eines solchen Leitbildes ein ganz großes Anliegen ist. Deutschland, das haben Sie bereits gehört, hat die Konvention bereits am Tag der Auflegung gezeichnet und sich damit auf politischer Ebene im Hinblick auf Umsetzung und Ratifizierung gebunden. Das war ein klares Bekenntnis zu dem Anliegen der Konvention und den in der Konvention enthaltenen Maßnahmen. Dass wir die Konvention bislang gleichwohl noch nicht ratifiziert haben, liegt einzig daran, dass Deutschland nach nationalem Recht einen Vertrag erst dann ratifizieren darf, wenn dieser vollständig in nationales Recht umgesetzt ist. Ja, zwar war diese Voraussetzung bereits bei Zeichnung der Konvention im Wesentlichen erfüllt, allerdings bestanden doch noch einige Lücken, die mittlerweile geschlossen werden konnten oder deren Schließung unmittelbar bevorstehen. So wurde zum Beispiel der Artikel 4. Also ich wüsste nicht, dass jetzt im Moment das irgendwie strafbar mit Sanktionen irgendwie, wie das da stand, verbunden ist, wenn man Frauen irgendwas sagt, was denen nicht gefällt oder sie irgendwie herabsetzt oder so, wie das da in Artikel 40 stand. Aber ja, verbale Gewalt raus. Genau, ja. 24 zur landesweiten Telefonberatung. Mit der Verabschiedung des Hilfetelefongesetzes und der nachfolgenden Einrichtung und Freischaltung des bundesweiten Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen im März 2013 umgesetzt. Es gibt nicht wirklich ein Hilfstelefon. Ferner, das kann doch nicht wahr sein. Dafür brauchen die ein Gesetz. Ja, das ist kann das nicht eine von den NGOs mitmachen? Ja, und das Lustige ist halt vor allen Dingen auch wieder die Tatsache, dass als dieses Ding nämlich gekommen ist, uns noch erzählt wurde bei Twitter vom Bundesministerium für Familie, dass dieses Telefon ein Telefon wäre, wo man auch als Mann anrufen kann, wenn man betroffen ist. Das wurde uns da so erzählt. Und als Telefon gegen Gewalt gegen Frauen wurde das eigentlich nicht verkauft. Aber naja. Was passiert dann, wenn man anruft? Ja, das ist die gute Frage. Die habe ich denen damals bei Twitter auch gestellt, aber keine Antwort erhalten. Also ich habe denen halt geschrieben, so, ja, hier, wenn ich da jetzt anrufe, ich bin in Hannover, so, wo werde ich denn dann hinverwiesen? Ja. Haben sie mir nicht geantwortet darauf. Ich habe keine Zeit für dich. Das war wahrscheinlich schon wieder Trollen, ne? Halt diese ganzen Trolle so. Erfolgte die Erfassung von Daten in der polizeilichen Kriminalstatistik seit Januar 2011 wesentlich differenzierter. Aufgrund genauerer Angaben zu der Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung sowie zu den Opfer- und tatverdächtigen Merkmalen gelingt es jetzt, die Fälle häuslicher Gewalt bei zahlreichen Delikten auch zu identifizieren. Hä? Dies sind wichtige Voraussetzungen, um den Anforderungen von Artikel 11 zur Datensammlung und Forschung zu genügen. Datensammlung und Forschung. Ja. Man kann es auch mit dem Überwachungsstaat, wenn man das in ganz kleine Scheiben schneidet, kann man das unter anderem Namen durchdrücken. Ja, ich habe das hier, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das irgendwie echt nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dass wenn sie uns wirklich irgendwie so wie bei 1984, jeder kriegt so einen Teleschirm irgendwie in sein Schlafzimmer, dann kommt das bestimmt mit der Begründung so, ja, es gibt ja so viel häusliche Gewalt und der gute Staat muss jetzt halt gucken, dass es den Frauen auch gut geht, die da irgendwo schlafen. Also hinter Schutz für die Frauen kann man schon ganz schön eine Menge legitimieren, habe ich den Eindruck, ja. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, also ich habe keine Ahnung, was die da jetzt irgendwie drunter jetzt plötzlich, weil dieses andere ist ja auch immer falsch. Das hatte ich ja am Sonntag auch gesagt, diese Aussage von wegen, dass die Leute am unsichersten sind bei ihren, in ihrem Zuhause, irgendwie mit ihren Freunden und Ehemännern, das ist ja einfach nicht wahr. Also nicht mit den Zahlen aus dem Hellfeld, also mit den Sachen, die wirklich angezeigt werden und so. Es ist nur wahr, wenn man diese Zahlen annimmt, von denen die halt einfach ausgehen. Und auch dieses, was er da jetzt meint, ich habe keine Ahnung, wie das zu verstehen ist, dass man das jetzt irgendwie plötzlich weiß, welche Sachen da irgendwie häusliche Gewalt sind. Was soll das? Also diese polizeiliche Kriminalschätzung. Ich glaube, er hat so gemeint, dass sie die Delikte besser einschätzen können. Das heißt, irgendwie, ob das jetzt körperliche Gewalt ist oder psychische oder was auch immer, das können sie jetzt besser einfach verstehen, weil sie es besser aufnehmen bei der Polizei oder so. Keine Ahnung. Mit dem Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, Umsetzung europäischer Vorgaben zum Sexualstrafrecht, wurde Anfang 2015 einige Lücken im nationalen Recht im Bereich der Strafgerichtsbarkeit und der Verjährungsfristen von Straftaten geschlossen und damit den Artikeln 44 und 58 Genüge getan. Ja, Verjährungsfrist kann man auch direkt sagen, ist bei solchen Sachen ganz besonders heikel, weil wo schon überhaupt sowieso in den meisten Fällen nur Aussage gegen Aussage steht, da dann noch irgendwie zu sagen, so, ja, das muss jetzt aber noch ein paar Jahre länger irgendwie gehen, dass man dann irgendwie jemanden beschuldigt, ist halt noch schlimmer eigentlich. Also man müsste eigentlich dafür sorgen, dass halt noch mehr Leute freigesprochen werden, weil was will man da machen, ne? Aber da wollen sie ja dann darauf hinaus, dass man dann im Zweifelsfall halt dem Opfer glaubt und dem anderen dann sagt, so, ja, hier kannst du das auch beweisen, dass du hier unschuldig bist. Das wird aber richtig schwierig, das durchzukriegen, weil das dann wirklich auch hart gegen Rechtsprinzipien verstößt, ja, finde ich. Normalerweise schon, aber diese Unterhöhlung des Ganzen, ne, die geht ja immer weiter. Und die Istanbul-Konvention haben wir ja jetzt und es wird dann spannend zu sehen, wie sie das in den nächsten Jahren dann damit hindrehen wollen. Weil das wird es, denke ich, sein. Also. Und ans Grundgesetz wollen sie ja auch noch ran und alle möglichen Sachen noch mit reinschreiben in Artikel 3. Und auch einen letzten Punkt haben wir uns zu Herzen genommen, um unsere Rechtslage auch insoweit weiter zu verbessern. Die Rede ist von Artikel 36 der Istanbul-Konvention. Nach dieser Vorschrift müssen die Vertragsstaaten die Taten unter Strafe stellen, denen eine nicht einverständliche sexuelle Handlung zugrunde liegt. Ähnlich wie in anderen Vertragsstaaten hat diese Vorgabe die öffentliche Debatte zum Sexualstrafrecht dominiert. Im Zuge dieser Debatte haben wir erkennen müssen, dass es sexuelle Handlungen gibt, die im deutschen Recht gegenwärtig straffrei bleiben, obwohl sie die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers verletzen. Ja, bla bla, straffrei bleiben, da haben wir ja damals viel drüber geredet, über diesen Kram halt eben. Straffrei bleiben ist halt nicht das gleiche wie sind erlaubt oder ist nicht illegal oder so. Mein Haus hat sich dieser Problematik angenommen und einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung erarbeitet, welcher im März vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Der Gesetzentwurf sieht neue Straftatbestände vor, mit denen die Strafbarkeitslücken geschlossen werden sollen. Sie sollen künftig auch die Fälle strafrechtlich erfassen, in denen der Täter eine Lage ausnutzt, in der das Opfer aufgrund der überraschenden Begehung der Tat zum Widerstand unfähig ist. Das sind Fälle, in denen das Opfer mit der sexuellen Handlung überhaupt nicht einverstanden sein kann, weil es nämlich von der sexuellen Handlung überrumpelt wird. Darüber hinaus erfasst der Gesetzentwurf die Fälle, bei denen der Täter für die sexuelle Handlung eine Lage ausnutzt, in der eine andere Person im Fall ihres Widerstandes ein empfindliches Übel befürchtet. Lebt das Opfer also zum Beispiel mit dem Täter in einem Klima der Gewalt und erkennt der Täter, dass das Opfer die sexuelle Handlung ablehnt, sich aber aufgrund der vorausgegangenen Gewaltanwendung des Täters nicht wehrt? Ja, das hat der Thomas Fischer damals alles auseinandergenommen. Der hat halt knallhart gesagt, dass das halt nicht stimmt. So. Jetzt schon links. Dieser Kram, dass das überhaupt nicht die Praxis ist, dass man dann irgendwie sagt, so, ja, er hat sich halt nicht gewehrt, sondern wenn das klar ist, irgendwie, das ist ja gerade das Ding mit der Nötigung halt, ne? Wenn du da irgendwie bedroht wirst, dann ist das halt eine Nötigung und nicht irgendwie, ach so, na dann, wenn sie sich nicht gewehrt haben, tralala. Also das ist vollkommen eine Verzerrung von dem, was damals schon die Rechtspraxis da war. Werde sich zukünftig strafbar machen. Auch insoweit werden Fälle strafrechtlich erfasst, bei denen das Opfer mit der sexuellen Handlung im Sinne von Artikel 36 der Istanbul-Konvention nicht einverstanden ist. Die Strafbarkeit des Täters hängt also nicht davon ab, ob das Opfer sich wehrt. Ja, hängt sowieso nicht. Oder umgekehrt ausgedrückt. Es ist für die Strafbarkeit nicht erforderlich, dass der Täter das Opfer mit Gewalt oder Drohung nötigt. Ja, vorher auch nicht. Vor diesem Hintergrund werden wir mit dem Gesetzentwurf Artikel 36 der Istanbul-Konvention besser gerecht. Denn mit dem Gesetzentwurf wird sichergestellt, dass die relevanten Fälle nicht einverständlicher sexueller Handlungen strafrechtlich erfasst werden. Über den Gesetzentwurf diskutieren wir jetzt im parlamentarischen Verfahren. Frau Vizepräsidentin hat bereits darauf hingewiesen. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben vor 2 Wochen erklärt, dass die Koalitionsfraktionen für eine sogenannte Nein-ist-Nein-Lösung nunmehr eintreten werden. Dass sich unser Koalitionspartner, gemeint ist die CDU-CSU, dazu nun durchgerungen hat, ist eine Überraschung und hat vielleicht auch was mit den bereits erwähnten Kölner Vorgängen zu tun. Ja, den Kölner Vorgängen, die aber wiederum nichts mit dem zu tun haben. Ich kann Ihnen deshalb versichern, dass die Debatte, erzählt, dass die eine Dame da zu Anfang halt eben gesagt hat, dass da sowieso schon Leute jetzt verurteilt worden sind. Ja, und dass in Köln zu wenig Polizisten da waren, um geltendes Recht überhaupt durchsetzen zu können. Darüber redet man halt auch nicht. Man tut dann so, als ob es da keine Gesetze gegeben hätte, um was zu machen, um unter den Teppich zu kehren, dass die Polizei überrumpelt worden ist und nicht Herr der Lage war. Das liegt halt daran, weil es sowieso nur ein Vorwand ist. Es ist sowieso nur ein Vorwand, um diesen Kram halt durchzudrücken, den sie sich da überlegt haben. Was anderes ist das ja nicht. Das ist ja nicht der legitime Wunsch, irgendwie die Leute da wirklich zu schützen. Engagement quer über alle Fraktionen hinweg geführt wird und auch von unserem Haus konstruktiv begleitet wird. Und dabei geht es um die Frage, ob wir noch einen Schritt weitergehen wollen und im Strafgesetzbuch, der im objektiven einen Straftatbestand vorsehen wollen, der im objektiven Tatbestand ausschließlich auf das fehlende Einverständnis abstellt. Dem werden sich jetzt die Parlamentarierinnen, die die Initiative ergriffen haben, und unser Haus widmen. Die Debatte ist also noch nicht. Okay. Was ist sie denn da links? Ist das eine Steffen? Hallo? Weiß ich nicht. So kritisch die ganze Zeit. Gesetzentwurf also im parlamentarischen Verfahren noch erfahren wird, denke ich, sind wir auf einem guten Weg und sowohl Frau Schmidt als auch Frau Rawert haben darauf, wie ich meine, zu Recht hingewiesen. Es ist also beabsichtigt, die Istanbul-Konvention nach der Verabschiedung des Gesetzes dann unmittelbar zu ratifizieren. Damit bringen wir die Konvention auch für den deutschen Rechtsraum zur Geltung. Eine Konvention, die ein ganz wichtiger Impulsgeber und eine herausragende internationalen Rechtsrahmen für den Kampf gegen Gewalt zum Nachteil von Frauen sowie gegen häusliche Gewalt ist. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass Deutschland es ebenfalls ratifizieren wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Konferenz einen guten Verlauf. Was ist denn das für eine Konferenz, wo die Leute alle ständig nur dasselbe sagen? Ja, es ist eine Konferenz, da wird halt ganz, ganz stark diskutiert darüber. Wollt ihr die totale Gleichheit? Seid ihr alle dafür? Wir ja, alle dafür, und dann gehen sie einen Kaffee trinken. Ich meine, dafür hätten die doch nicht alle nach Berlin kommen müssen. Das steht doch in jedem Wisch, der von irgendwem dazu veröffentlicht wird. Was die, ich meine, wie lange gucken wir jetzt? Ich weiß es nicht. Dreiviertel Stunde oder so haben wir geschafft. Ach du Scheiße, echt. Die reden ständig nur dasselbe. Ja, dreiviertel Stunde, ja. Thank you, Frau Nebendenkühl ist übrigens die Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Vorstandsfrau des Vereins Autonomes Österreich Frauenhäuser, Mitglied der unabhängigen Gruppe von Expertinnen und Experten gegen Gewalt, gegen Frauen und häusliche Gewalt, Grevio. Ja. Damit es weiß. Grevio, ist das eine Stay-Behind-Armee vielleicht von den Feministen? Ja. Wie Gladio. Das Matriarchat arbeitet an seiner Machtergreifung. Mir wurde mitgeteilt, dass Sie leider wieder in etwa 10 Minuten gehen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Fragen haben, haben Sie jetzt Gelegenheit, sie Herrn Lange zu stellen. Er will wieder abbauen. There is no question. Keine Fragen? You? There is no question to Mr. Lange? Gibt es keine Fragen an Herrn Lange? Do you have question? No. Hatten Sie eine Frage an Herrn Lange? Nein. You have a question, Miss Robert. You Frau Robert hat eine Frage. Okay, thank you. Nein. Will there be diversity? Es ist tatsächlich also auch eine Weiterentwicklung des von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurfs gewesen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns da jetzt auch alle annähern. Zum einen soll ja die, nach meinem Kenntnisstand, also die Nein-heißt-Nein-Lösung juristisch rechtsfest gemacht werden. Zum anderen soll ja auch nein, noch eine sexuelle Belästigung als Straftatbestandteil als Antragsdelikt aufgenommen werden und auch als dritte Straftatbestandteil das Agieren der sexuellen Nötigung, der sexuellen Übergriffe aus einer Gruppe heraus. Bis jetzt haben wir hier die Schwierigkeit gehabt, wir haben im Augenblick einzelne Gerichtsverfahren und da konnte dann aber teilweise nicht nachgewiesen werden, bin ich Täter, bin ich Mittäter, stand ich nur dabei, habe ich nur nicht Nein gesagt, dass das Opfer, also sexuelle Gewalt, erreicht. Welche Vorschläge werden da schon innerhalb des Justizministeriums diskutiert? Moment mal, hat sie gerade gefragt, ob wir irgendwie so eine Generalschuld für jeden, der dabei war, einführen können? Ja, das haben wir Weil ja im Prinzip natürlich auch getan. Muss einzeln verhandelt werden, ob jemand ein Täter ist, ein Mittäter oder jemand, der da dabei stand oder vielleicht auch nur jemand, der gerade noch mal irgendwo hin wollte und daran vorbeigegangen ist zu nah. Das sind doch billige Ausreden, komm. Diese Frau ist seit wie lange Parlamentarierin und hat immer noch nicht verstanden, wie unser Justizsystem funktioniert. Das kann doch gar nicht sein. Wenn bei dir in deiner Straße eine Frau vergewaltigt wird, dann musst du auch für eine Woche in den Knast, weil du hättest es verhindern können. Ich hätte ja mal mein Privileg checken können. Verdammt. Latent, ja. Miss Robert, maybe we will take another question. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Miss Abu Dhabi from Jordan, please. You have the floor. Abu Dhabi aus Jordanien, bitte. ابتداء شكرا لمجلس اوروبا وللشبكه البرلمانيه من اجل حمايه من just a moment just a moment umbau pause umbau vielleicht habe ich nicht gehört und bei euch so okay. Vielen Dank dem Europarat für diese großen Anstrengungen, die unternommen werden in den Gesellschaften der Welt. Meine Frage geht direkt an Herrn Lange. Sie haben erwähnt, die Versuche, das deutsche Strafrecht zu ändern, entsprechend den internationalen Vereinbarungen, insbesondere auch Istanbul-Konvention. Und Sie haben ein Beispiel genannt über den Straftatbestand der Gewalt gegen Frauen, Einbeziehung in das deutsche Strafrecht, aber insbesondere in Artikel 44, 45 geht es um Anstrengungen, um Änderungen hinsichtlich des der Gewalt in der Familie durchzusetzen. Können Sie vielleicht noch etwas erläutern, wie die gesetzlichen Regelungen oder eventuell Änderungen hinsichtlich dieser Frage hier in Deutschland sind, also der Gewalt in der Familie? Die fühlt sich nochmal richtig auf den Zahn, wa? Sorry, the next question it will be from the Madame El Gouhafi, please. You have the floor. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin sehr glücklich, dass auch die arabische Sprache mit eingeführt wird als eine Konferenzsprache hier. Und das stärkt auch unsere Rolle und unsere Präsenz hier bei der Konferenz. Meine Frage betrifft Folgendes. Es ist richtig, die gesetzgebende Seite ist sehr wichtig, aber die Weiterführung, die Umsetzung dessen auf regionaler, auf örtlicher Ebene ist oft war schwierig. Das heißt, auch die institutionelle Umsetzung, die entsprechenden Strukturen zu schaffen hinsichtlich des Staates, der Gemeinden, der verschiedenen Ebenen. Also insofern, wie können diese Gesetze dann auch wirklich die entsprechende Wirkung entfalten, insbesondere auch mit Unterstützung der Zivilgesellschaft? Denn in Marokko ist es so, dass wir gegenwärtig große Veränderungen hinsichtlich des Strafgesetzes anstreben. Aber natürlich wollen wir dabei erfolgreich sein, aber es ist natürlich wichtig, das dann auch wirklich in der Realität umzusetzen, insbesondere eben was die Institutionen betrifft und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Vielen Dank. Ja, dann merkt man halt mal, dass die Leute aus so Ländern kommen, wo zum einen irgendwie es halt Unterschiede gibt. Unterschiede gibt, ob du verheiratet bist oder nicht, ne, was jetzt auch das Strafrecht irgendwie angeht. Und zum anderen halt eben so das, was sie da eben meinte mit, ja, aber wie geht das denn in die Regionen, ne, so, was in Deutschland halt kein Ding ist. Ne, also, wie soll sowas in Jordanien denn auch ankommen? Also Jordanien ist islamisches Land im Endeffekt. Also es ist zwar ein bisschen freier als richtig krasse Gottesstaaten, aber ich habe mir gerade kurz, ich habe einen Artikel von hier, so das Initiative Zivilgesellschaft oder Transparente Zivilgesellschaft reingeguckt über Frauenrechte in Jordanien. Und das klang gar nicht so, als wären Frauen da irgendwie gleichberechtigt. Eher so, als dürften die nur in Begleitung aus dem Haus und müssten sich um die Kinder kümmern. Naja, aber die Konvention wird das sicher alles ändern, die Wunderkonvention aus Istanbul. Nee, die braucht das ja nicht ändern, ne? Weil das ist ja keine Benachteiligung wirklich. Das ist ja einfach nur andere Kulturen so. Ne? Also zwar mal nicht so ein, also bist du jetzt schon wieder ganz, schon ganz schön rechtspopulistisch hier wieder. Über Homosexuelle steht in dem Artikel, dass die entweder sich verstecken oder auswandern können. Ja, das ist ja auch, das sind ja sowieso größtenteils Männer und Männer haben ja auch keine Probleme eigentlich, ne? Also Privilegien halt. Und nur mal um in Perspektive zu rücken, mit wem hier eigentlich darüber geredet wird. Also dass das verquickt wird mit dem Standard, den wir hier in Europa haben, ist so lächerlich. Also Maus, deine eurozentristische kulturhegemonielle Sichtweise ist wirklich, also close to Hitler. Also ernsthaft. Wir waren Kaiser, Abel. Wir waren Kaiser. Heiliges Römisches Reich und so. Verstehst du? Bei uns stimmt es sogar. Thank you. Mr. Lange, you have the floor, please. Herr Lange, bitte. Ja, vielen Dank für Doch, der Herr Lange hat sich Notizen gemacht. Ich will vielleicht gerade mit der letzten Frage anfangen. Wie gewährleistet man eigentlich die Rechtsdurchsetzung? Und damit haben Sie natürlich die Grundsatzfrage angesprochen, wie wir das dem Rule of Law Geltung verschaffen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie eine unabhängige Justiz haben. Eine Justiz, die ausschließlich an Recht und Gesetz gebunden ist, die keinerlei politischen Weisungen unterliegt, die Auswahl der Richterinnen und Richter und Staatsanwälte ausschließlich nach Qualifikation und nicht nach politischen oder sonstigen Einflüssen erfolgt. Oder Geschlecht. Und deshalb ist die Frage der Implementierung einer unabhängigen Justiz und damit natürlich einer der Säulen des Rechtsstaats, neben einem der freien und demokratisch gewählten Parlament und einer unabhängigen und gewählten Regierung, eine der zentralen Herausforderungen und Voraussetzungen dafür, dass tatsächlich die vom Parlament beschlossenen Gesetze so auch angewandt und am Ende umgesetzt werden, sowohl von den Staatsanwaltschaften als auch dann in einem fairen und freien und gerechten Prozess von den Richterinnen und Richtern. Das klingt sehr abstrakt und ich weiß, dass es eine große Aufgabe ist, eine solche rechtsstaatliche Struktur zu implementieren und sie durchzusetzen und durchzuhalten. Aber das ist die Voraussetzung für alles, worüber wir sprechen. Und insbesondere natürlich auch, wenn wir über Straftaten sprechen, die, und damit komme ich zur zweiten Frage, die sich in der Familie aufhalten. Das ist ein ganz besonders sensibler Bereich, das wissen wir. In Deutschland ist die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt. Ja, und wahrscheinlich heißt es dann wieder so nach dem Motto, der Staat muss mehr tun, um die Sachen überhaupt zu erkennen. So nach dem Motto, ja, das reicht ja nicht, wenn die Leute da irgendwie eine Anzeige stellen, dann irgendwann, sondern wenn quasi der Staat irgendwie einen Verdacht hat, dann muss er ja irgendwie schon die Leute einkerkern können. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was das bedeuten soll. Weil anders kriegen sie es ja nicht hin. Also wenn die Leute das nicht anzeigen, dann was soll dann da passieren? Gestellt. In Deutschland ist unter Strafe, dass die Kinder gewaltfrei aufgezogen werden sollen und Gewalt gegen Kinder verboten ist. Aber Sie wissen, dass die meisten, auch in Deutschland ist es so, dass die meisten Straftaten in diesem Bereich der sexuellen Selbstbestimmung innerhalb der Familie stattfinden. Nee. Und deshalb sage ich, es ist ein sensibler Bereich, ein Bereich, der häufig an der Frage der Beweislast scheitert. Ja. Einer, der häufig gar nicht dazu führt, dass Anklage geführt werden kann, weil die betroffenen Frauen und Mütter dies nicht zur Anzeige bringen. Dieses Grundproblem können wir aus unserer Sicht nur begegnen, indem Vertrauen geschaffen wird in die Justiz und in die handelnden Staatsanwälte und Richterinnen und Richter. Ja, Vertrauen, dass sie da dass sensibilisiert glauben, was wird dafür, dass Mut gemacht wird den Frauen, dass sie den rechtsstaatlichen Weg gehen, dass auch Mut gemacht wird und sensibilisiert wird bei den Polizeikräften, an denen man sich, die man sich vielleicht zuerst meldet, wo die Hürde am größten ist. Dies zur Anzeige zu bringen, dass sich Polizistinnen um Frauen kümmern. Die Voraussetzung da ist, dass die Schwelle zur Anzeige möglichst niedrig gehalten wird und dass ein gesellschaftliches Klima entsteht, in dem das einfach nicht toleriert wird. Am besten anonym und dann nie wieder nachgefragt. Und das ist meine Antwort auf Ihre Frage, wie es in Deutschland ist. Sie brauchen auf der einen Seite natürlich die gesetzlichen Voraussetzungen, zum Beispiel der Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Aber Sie brauchen auch dieses gesellschaftliche Klima und die entsprechenden rechtsstaatlichen Voraussetzungen. Dann können Sie Erfolg haben im Kampf gegen Vergewaltigung und für die sexuelle Selbstbestimmung. Auf die Frage von dir, Mechthild, wie ist der Stand der Dinge zur sexuellen Belästigung? Nun, wir haben uns darauf verständigt, dass das die Koalitionsfraktionen machen. Von daher kann ich nur sagen, wir sind natürlich, und wir begleiten das auch konstruktiv, aber es ist Aufgabe von CDU, CSU und SPD, einen Gesetzentwurf zu präsentieren zur sexuellen Belästigung. Hintergrund für unsere ausländischen Gäste ist, dass in Deutschland in der Rechtsprechung sich herausgebildet hat, dass eine sogenannte Erheblichkeitsschwelle überschritten werden muss, um zur Strafbarkeit zu kommen. Um es mal einfach zu formulieren, bei dem Angreifen eines Geschlechtsorgans, wenn dazwischen sozusagen noch ein Anzug oder eine Jacke ist, dann gibt es mittlerweile viel Rechtsprechung, die sagt, führt nicht dazu, dass die Erheblichkeitsschwelle überschritten ist und deshalb führt es nicht zu einer entsprechenden Strafbarkeit nach den vorhandenen Gesetzen. Deshalb haben sich die Koalitionsfraktionen darauf verständigt, dass dies auch eine Konsequenz übrigens aus den Kölner Vorkommnissen, dass die sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt werden soll, rechtspolitisch nicht ganz einfach zu formulieren, aber wir werden das auf den Weg bekommen. Die Koalitionsfraktionen gemeinsam mit unserem Hause sind dabei, das zu formulieren. Zur sexuellen Nötigung aus der Gruppe, auch das eine Konsequenz oder eine Diskussion aus den Kölner Vorfällen. Wir hatten jetzt gerade einen Prozess in Köln, der zum Ergebnis gebracht hat, dass der Täter wegen sexueller Delikte nicht überführt werden konnte, aus Beweisschwierigkeiten, aber wegen anderer. Nur in der Öffentlichkeit, das muss ich Ihnen nicht sagen, erschien natürlich der Eindruck, als wenn man jetzt sexuelle Übergriffe nicht unter Strafe stellen könnte. Ja, nicht alle sind Juristinnen und Juristen, beschäftigen sich mit den Sachen im Detail. Und deshalb ist es uns natürlich ein Anliegen, auch weil Strafrecht auf der einen Seite Ultima Ratio ist, aber auf der anderen Seite eben auch ein gesellschaftliches Unwerturteil ausspricht. Ja, warum hat denn die Öffentlichkeit so ein Bild gehabt? Versuchen wer hat wir das denn da reingepflanzt? Wer hat das Bild denn gemacht in der Öffentlichkeit, von dem er gerade gesprochen hat? Also die ganzen einseitigen Journalisten und Feministen eben. Ja, definitiv. Eine falsche Form eines Paragraphen in unserem Strafgesetzbuch zu gießen. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob uns das gelingt, weil an den Beweisschwierigkeiten werden wir nichts ändern können. Und das ist das Grundproblem bei einem Angriff aus einer Gruppe heraus, wenn sie umstellt sind von mehreren Menschen. Generell das Grundproblem. Wenn sie haben nur die Augen vorne, sie haben die Augen nicht hinten. Sie müssen die Person exakt identifizieren können und all das, was dazugehört. Und von daher werden wir sehen, ob wir eine solche Fallkonstellation tatsächlich auch so in den Griff bekommen, dass am Ende mehr Verurteilungen da sind. Und wir nicht nur ein Gesetz machen, das uns zwar nicht nur. Das zeigt doch schon, was er meint. Wir machen nur eine Symbolpolitik hier. Weil ich habe gerade gesagt, wenn es hart auf hart kommt, können wir das eh nicht beweisen. Wir wollen auch mehr Verurteilungen haben, ja. Weil das hat ja überhaupt nichts mit der Selbstbestimmung der Leute zu tun, wenn sie verurteilt werden zu Unrecht. Ja, Heiko hat ja diese Woche auch schon wieder gesagt, es werden einfach zu wenig Sachen gelöscht bei Twitter. Ja, die brauchen einfach positive Zahlen da. Ja. Ob das jetzt mehr Verurteilungen sind oder mehr gelöschte Inhalte, Hauptsache es wirkt. Unsere Tweets in den Hass löschen, ey. Also was gelöscht. Echt. Aber am Ende wenig Erfolg. Sollte selber löschen. Aber wir sind da offen, wir wollen das hinbekommen. Und von daher merken Sie, dass die Diskussion noch nicht abgeschlossen ist. Und deswegen kann ich nur sagen, in der Tat, Sie haben Ihre Konferenz zum richtigen Zeitpunkt in Deutschland gewählt. Thank you very much indeed. Sehr herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme heute und die Informationen, die Sie uns gegeben haben. Meine Damen und Herren, die nächste Sprecherin ist Rosa Logar. Frau Logar hat an der Erarbeitung der Istanbul-Konvention teilgenommen. Sie hat auch mit dem Netzwerk schon wiederholt zusammengearbeitet und nun ist sie in Vertretung des ersten Vizepräsidenten der Gruppe, Expertengruppe von Gewalt gegen Frauen, Kampf um Gewalt gegen Frauen. Frauen und häusliche Gewalt anwesend. Herzlichen Dank, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass ich heute an der Sitzung dieses Unterausschusses und der Sitzung des Netzwerkes Women Free from Violence teilnehmen kann und dass ich im Deutschen Bundestag sein darf, an diesem historischen Ort. Und das zu für Europa doch durchaus schwierigen Zeiten, wo wir erneut für Einheit, für Menschenrechte, für Gendergleichheit und für Frieden eintreten müssen. Wir haben auch die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben Interregierungsorganisationen, wir haben Netzwerk, wir haben PACE. Wir sind also in der Lage, diese Probleme zu überwinden, aber das ist nicht einfach. Es sind schwierige Zeiten auch für Gendergleichheit. Ich bin die Direktorin des sogenannten Interventionszentrums häusliche Gewalt in Wien. Wir kümmern uns um 6.000 Opfer von häuslicher Gewalt, insbesondere Frauen und Kindern, 6.000 pro Jahr, die von der Polizei oder von anderen Einrichtungen uns überstellt werden. Das ist meine tägliche Arbeit. Ich versuche, den entsprechenden Behörden zu helfen und diesen Opfern natürlich zu helfen. Ich kenne also sehr gut die Situation von diesen Opfern von Überlebenden. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat nun seit einigen Jahren bereits im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen seine Arbeit fortgesetzt. Nicht nur haben wir versucht, die Istanbul-Konvention umzusetzen, sondern auch Sitzungen wie die heutige organisiert. Danke an das Netzwerk Frauen frei von Gewalt und an den Unterausschuss. Ich möchte heute vom Mehrwert der Istanbul-Konvention sprechen, eines internationalen Abkommens für Frauenrechte, das sehr, sehr gelobt worden ist, aber auch oftmals falsch interpretiert wurde. Es wurde als Goldstandard bezeichnet, als wichtigstes Beispiel für einen politischen Rahmen, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Andere gehen davon aus, dass es auch gefährliche Ideologien verbreitet, in Anführungszeichen, und versucht, die Familie zu zerstören. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das richtigstellen. Die Istanbul-Konvention zerstört man nicht auch mal, man muss auch mal in Perspektive stellen. Familie. Wenn sie von 6.000 Fällen im Jahr spricht, dann sprechen wir in Wien von fast 2 Millionen Einwohnern. Ja. Da finde ich 6.000 Fälle im Jahr, jeder Fall ist zu viel, aber also, dass es halt in Beziehungen zu Gewalt kommt, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich ausrottbar. Ja. Weil das halt auch manchmal echt extreme Spannungssituationen unter den Leuten sind und Menschen nur mal Menschen sind, denen irgendwann irgendwie, mit denen es durchgehen kann. Und dann schlagen die zu, egal welchen Geschlechts, oder werfen halt mit Gläsern oder sonst irgendwas. Aber das ist so 6.000 und dann sind da ja auch, hat sie gesagt, Kinder dabei, also sagen wir mal vielleicht 4.000 Fälle unter 2 Millionen. Also scheint doch zumindest für den Großteil der Menschen gut zu funktionieren. Wie gesagt, ich will den Einzelfall damit nicht minimieren, aber stellt das wirklich so eine riesige Bedrohung der Gesellschaft dar, dass man da irgendwie einen Arsch voll Leute nach Berlin fliegen muss, um sich da gegenseitig auf die Schulter zu klopfen? Vor allem 6.000 Fälle und dann hast du die Statistik 1 in 3, 1 in 4 und jetzt erzählst du was von 6.000 Fällen auf 2 Millionen. Also ich weiß nicht. Also jetzt sagen, muss man mal gegeneinander stellen, ne? Das klingt dann immer gut. In unserer Gesellschaft. Es ist sehr wichtig, denke ich, dass wir diese Debatte anstoßen und sicherstellen, dass diese Fehlinterpretation, die es nun leider eben auch an Seiten religiöser Organisationen gibt, dass diese Fehlinterpretation nicht weiter Raum gewinnt. Die Diskussion über Gendergleichstellung wird auch nicht überall akzeptiert und die Unterstützung für Frauenrechte ist auch nicht selbstverständlich. Respekt für Frauenrechte im Alltag werden von einigen als ein Angriff auf existierende Traditionen angesehen. Die Istanbuler Konvention will einen Wandel herbeiführen. Einen Wandel wie die Polizei. Ja, die Leute meinen, das ändert sich, aber das ändert sich ja gar nicht. Die Istanbul-Konvention will was verändern. oder das Justizwesen mit diesen Formen der Gewalt gegen Frauen umgeht. Und es wird wichtig sein, auch den Blick der Gesellschaft entsprechend zu lenken. Ganz besonders, weil unser wichtigstes Ziel ist, eine Nulltoleranz zu erreichen. Nulltoleranz von Gewalt gegen Frauen und andere schwache Personen. Oh, das kann ich gut sagen. Nulltoleranz. Gegen andere schwache Personen? Wo ist das hingekommen, dass wir alle Bürger vor Gewalt schützen wollen? Ja, Nulltoleranz. Das hat auch in der Geschichte immer super funktioniert, ne? Wenn man sich gesagt hat, so, pass mal auf, wir ziehen jetzt einfach eine ganz klare Linie und sagen so, diese Gruppe von Menschen, die wird jetzt geschützt vor der anderen Gruppe von Menschen und da gibt es Nulltoleranz. Du musst das mit Technik lösen. Die Leute müssen so Airbags kriegen und sobald einer Gewalt gegen sie irgendwie ausübt, macht's puff. Ja, aber immer schön eine Handlänge ab, eine Armlänge Abstand, weißt du? Sonst. Oder eine Handbreit, ja. Ja. Ja, Nulltoleranz, es sei natürlich, die Leute sind ohne Papiere gekommen, dann kann man sie nicht abschieben. Oder sind zum Christentum konvertiert, dann. Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu verbessern. Das ist ein Ziel der Istanbul-Konvention und das ist die europäische Antwort auf eine wachsende Zahl von Risiken, denen Frauen weltweit ausgesetzt sind. Der Europarat auf die Art, die Beziehungen zu verbessern zwischen den Geschlechtern. Das funktioniert bestimmt hervorragend auf die Art. Beeindruckend begonnen mit dieser Konvention. Das gilt auch für einige andere Konventionen. Im Mai 2011 haben wir mit der Ratifizierungsprozess begonnen und die Mitgliedstaaten wollten dann innerhalb von 3 Jahren diese Konvention umsetzen. 21 Staaten haben zugestimmt und 20 weitere haben paraffiert. Die Europäische Union hat vor kurzem auch ihre Absicht erklärt, gemeinsam mit den europäischen Mitgliedstaaten zu unterzeichnen. Das zeigt, dass auch internationale Organisationen und NGOs Interesse an dieser Konvention zeigen. Als die Mitgliedstaaten diese Konvention verhandelt haben und ich war für Österreich Mitglied der Konvention, die diesen Vertrag aufgesetzt hat, da wollten sie nicht ganz einfach etwas aufsetzen, dem allen einfach zustimmen können. Wir haben 2 Jahre lang diskutiert, immer wieder diskutiert und wir mussten unsere Ideen zunächst einmal in Europa auch übereinbringen, wie wir Fortschritte erzielen können. Es ist eine Konvention, die wirklich etwas verändern will für Mädchen, für Frauen und für uns alle in der Gesellschaft. Es ist ein umfassender und komplexer Vertrag. Es ist ein Instrument mit Menschenrechten, es ist ein Strafrechtsinstrument und ein Instrument für bessere Gendergleichheit. Es geht um Frieden, um den Kampf gegen die Gewalt, um die Verfolgung von... Ja, es geht um Frieden. Weißt du, du wirst damit den Weltfrieden herstellen, du wirst damit die Schuldenkrise lösen, du wirst den Klimawandel aufhalten und alles nur, wenn du die Istanbul-Konvention unterschreibst. Alter Schwede, so viel heiße Luft und dann auch noch so, es geht um Frieden, Frieden auf Erden, mit diesem Stück Papier wird endlich der Frieden hergestellt. Ja, genau. Wir wollen Gewalt verhindern, wir wollen gegen Stereotype und wir wollen alles bekämpfen für den Frieden natürlich. Ja. Wir wollen sie irgendwie echt was verändern. Das ist irgendwie normalerweise ist so ein Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Und irgendwie ist es auch den Leuten gegenüber nicht ganz gerecht, weil die sind ja nicht richtig gefragt worden, ob sie das so ändern wollen oder so, ne? Ja, eben. So. Normalerweise klappt das aber auch nicht. Ne? Keiner erklärt, was also die Sache ist. Passen die Gesetze nicht den vorhandenen Problemen an, sondern sie machen irgendwie Gesetze und schaffen damit neue Probleme. Die Übersicht, die Überschrift von dem Ding, was wir am Samstag hatten, war ja auch irgendwie, Bundestag stimmt einstimmig dafür, was gegen Gewalt gegen Frauen zu machen. Ja. Irgendwie so. Und diese komische Istanbul-Konvention, da kann man sich halt drüber streiten, ne, in allen Punkten irgendwie, was das halt bringt und diese Analyse von den Stereotypen und so, ob das überhaupt stimmt. Ja, die Analyse ist immer die gleiche, das stimmt ja, ne? Die Männer sind böse und die müssen jetzt schützen und die Frauen sind zu schwach und so weiter. Das ist ja tatsächlich nicht immer das Gleiche. Ne? Für den Frieden. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es gibt übrigens auch Länder, die haben noch nicht mal gezeichnet, die im Europarat Mitglied sind. Das ist Aserbaidschan, lustigerweise. Ach, was und Armenien. Und uns wird doch immer erzählt, dass wir die unbedingt ratifizieren müssen, weil die schon so viele ratifiziert haben. Wirklich sogar. Überhaupt nicht. Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Mazedonien, Estland, Griechenland, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Moldau, ja. Russland, Schweiz, Slowakei. Genau, eine von diesen, ich weiß nicht mehr, ob das Lettland war, aber eine von denen hatte doch auch gesagt, dass sie das nicht unterzeichnen, weil sie in diesem Land so ein Gesetz irgendwie haben, was es verbietet, irgendwie schlecht über die Veteranen zu reden oder so. Und die meinten dann so irgendwie, wenn wir jetzt hier irgendwie in dieser Konvention jetzt irgendwie so tun, als wären hier irgendwie alle Männer irgendwie würden ihre Frauen verprügeln, dann würde das ja im Prinzip halt auch heißen, dass irgendwie so diese älteren Herren da vom Widerstand und so, dass quasi auch ihre Frauen da irgendwie verprügeln wollten. Und deswegen steht das dann damit irgendwie im Widerspruch oder irgendeine Erklärung hatten die da irgendwie, die also, ziemlich lustig war. Widersprüchliche Gesetze finden wir vielleicht bei uns auch. Ne? Das ist ja bei der Anzahl der Gesetze wahrscheinlich gar kein Problem. Ja. Freunde, ich muss mich leider verabschieden. Ich kriege einen Besuch. Ja, wir machen, glaube ich, auch nicht mehr lange. Ich glaub, ja, ist ein Video geht ja nur eine ganze Weile. Ja, ich lasse die alte ausreden. Das reicht auch, glaube ich, so langsam. Also, wer noch mal was hier von der Entstehung da wissen will, gerne bei mir im Kanal, machen wir ein Magazin. Ne? Wir sind ein Shoutout nochmal. Der lohnt sich aber auch sonst. So, danke. Alles klar. Bis die Tage. Jo, hau rein. Tätern und um die Einführung von Politiken, die umfassend sind, einen gesamten Ansatz vertreten und auf der Grundlage von Menschenrechten abgefasst werden. Wir haben Verantwortung für die Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und wir müssen entsprechende Standards setzen und die Staaten müssen untersuchen müssen, strafverfolgen und müssen entsprechend Artikel 5 diese Maßnahmen ergreifen. Es gab einen interessanten Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo immer mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen verhandelt werden. Und es geht darum, dass die Opfer tatsächlich geschützt werden, wann immer ein Gericht oder eine Behörde erfahren hat, dass es eine Gefahr für Frauen gibt, dann muss gehandelt werden. Ganz oft kommt es hier auch tatsächlich zu Mordfällen an Opfern und diese Mordfälle können verhindert werden und wir müssen eben dieses Prinzip Wir müssen Mord endlich illegal machen. Ja, wir müssen Mord endlich illegal machen. Jetzt kann Mord endlich verhindert werden, Ebel. Mord kann verhindert werden. Wir müssen nur die Istanbul-Konvention unterzeichnen. Weil, also, ja, sonst, das sind zwei Möglichkeiten. Entweder du findest das alles geil oder du willst einfach, dass Frauen sterben. Ja. Du das einfach. Da kannst du auch eigentlich direkt hingehen und denen selber irgendwie das Messer reinrammen, weil es ist ja im Prinzip ist es ja das Gleiche, ne? Und bist du nicht für die Istanbul-Konvention, bist du pro Genozid. Auf jeden Fall. Ja, definitiv, ja. Steht ja auch nicht drin, an den Armeniern. Vorsicht. Da steht ja auch drin, dass sie gegen Vergewaltigung als Kriegswaffe sind in der Istanbul-Konvention. Also ich meine, wer könnte da das... Da waren ja auch vorher alle dafür. Ich weiß noch, wie die Leute sich gefreut haben, als in Jugoslawien das alles rauskam. Haben alle gesagt, na endlich mal wieder. Fanden alle super und meine Großelterngeneration hat auch nicht davon erzählt, dass die Mädchen sich verstecken mussten nach dem Krieg. Nö. Vor den Soldaten. Hm? Die fanden das doch auch prima bestimmt damals, ne? Weil da stand es ja nirgendwo. Handlungsbeauftragung der Behörden entsprechend verfolgen. Ich kann nicht alle einzelnen Fälle hier aufführen. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, dass die Polizei sofort eingreift und ein Opfer schützt auf Grundlage dieser Konvention. Es gibt was dabei rauskommt, wissen wir ja. Egal, wer der Täter ist, der Mann muss das Haus verlassen. Wo ist das? In Spanien, glaube ich, ne? Gilt das. Egal, wer der Täter ist, der Mann muss immer gehen. In England glaube ich auch. Aber wie pervers. Ja. Wie absolut pervers. Das widerspricht jeglicher Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Aber es ist ja gut für Frauen. Da kann man schon mal so ein Grundrecht oder so ein Grundprinzip der Justiz aus dem Fenster werfen. Ja, die Polizei kann sich ja darum kümmern, um die Leute zu schützen. Also wie die das denken, ne? Also so nach dem Motto, so als ob es da überhaupt gar keine negativen Auswirkungen gäbe, die möglich sind, dass man irgendwie so sagt, so ja, wir geben einfach den Leuten die Befugnis so, um zu sagen, so wir schützen euch jetzt alle, die Polizei darf da jetzt irgendwie durchgreifen, so. Und ich denke mal, wenn eine Polizeistreife zur häuslichen Gewalt gerufen wird und es gibt Anzeichen dafür, dass die Frau wirklich häusliche Gewalt erfahren hat, dann glaube ich nicht, dass die Polizisten den Typ auf die Schulter klopfen und sagen, na, hast du hier mal eine verpasst, war so frech. Sondern ich glaube, dass ein Polizist im Durchschnitt sich da auch als derjenige sieht, der sich dann schützend vor die Frau stellen muss. Also ich sehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so die Hand, Kumpanei ist. Weil er ja so mächtig ist, ne? Schüttelt ihm halt die Hand dann und sagen so, ja, euer Hoheit. So, Unterstützung von Frauen. Es gibt Unterstützung für Kinder, die Gewalt gesehen haben, denn es ist auch eine Form von Gewalt von Kindern, wenn sie dies miterleben müssen, wenn sie sehen, dass ihre Mütter leiden. Und das hat Schäden gezeitigt in den Kindern und die brauchen entsprechende Unterstützung. Dann Rechte von Migrantinnen und Frauen, die Asyl suchen. Es gibt einen neuen Männer Standard erleiden für die oder Frauen erleiden, die ohne ihren Vater aufwachsen, weil Madame sich's anders überlegt hat. Was ist mit denen? Warum werden die nicht gesondert geschützt? Da geht genauso von einer Person, also wenn die Frau die Beziehung verlässt mit Kindern, geht von einer Person die Schädigung der Kinder aus. Hm. Könnte man so auch sagen. Ne? Aber das ist dann nicht interessant, weil es hat ja dann eine Frau gemacht, oder was? Ja. Das ist so lächerlich. Das ist ja nicht traumatisierend dann, weil dann die gute Person hast du ja dann noch, ne? Die Frau halt. Die Arbeit auch mit Tätern. Es gibt ja auch hier Kollegen, die sich um diesen Bereich kümmern und auch die Beratungszentren in Deutschland sind hier heute vertreten. Das sind ganz, ganz wichtige Behörden, die Frauen helfen wollen und auch den Überlebenden solcher Angriffe danach Hilfe leisten wollen. Kurz zum Gesetz hier in Deutschland. Vergewaltigung und sexuelle Gewalt sind Verbrechen, die hunderte von Jahren durch Gender-Ungleichheit gekennzeichnet worden sind. Und wir müssen an diesen Gesetzen nun arbeiten. 1997 gab es in Deutschland eine historische Koalition. Es gibt hier nun wieder eine historische Koalition. Es freut mich natürlich sehr, also eine Koalition von Parlamentariern und Parlamentarierinnen über Parteigrenzen hinweg und von Nichtregierungsorganisationen, die dazu beigetragen haben, dass die Situation sich geändert hat. Dass eben, vorher gab es diesen Straftatbestand der Vergewaltigung in der Ehe überhaupt gar nicht. Das war kein Straftatbestand, wurde nicht strafrechtlich verfolgt. Das war ein historischer Schritt. Nun gibt es einen nächsten historischen Schritt, um das Recht wiederum für Frauen zu verbessern und um sicherzustellen, dass Frauen keine sexuelle Gewalt erfahren. Vergewaltigung wird oftmals noch zunächst definiert als etwas, was Gewalt... Das ist ja auch wieder dieser Denkfehler überhaupt, dass Bestrafung von Leuten sicherstellt, dass die Leute keine Gewalt erfahren. Das steht das ja überhaupt nicht sicher. Es bestraft halt die Leute im Nachhinein, die das gemacht haben. Und damit denkt man sich dann, dass es eventuell dann Leute davon abschreckt. Aber in der Praxis hat es in der Vergangenheit nicht dafür gesorgt, dass niemand sich mehr gegen das Gesetz verhält. Und das wird es auch in Zukunft nicht tun. Beinhalten muss, damit überhaupt das strafrechtlich verfolgt werden kann. Das ist ein großes Problem, das muss geändert werden. Und die Istanbuler Konvention hat einen neuen Schritt eingeführt, dass nämlich diese Frage des Einverständnisses nicht mehr gestellt wird. Geben Sie mir ein Beispiel geben des Konzepts von Gewalt. Stellen Sie sich vor, Sie treffen einen Bekannten auf der Straße und Sie haben ihn lange, lange nicht gesehen. Sie waren gemeinsam in der Schule und sie trinken einen Kaffee zusammen. Dann gibt es irgendwie eine Kontroverse und letztendlich nimmt der Bekannte ihr Portemonnaie und läuft damit weg. Und er sagt, zu seiner Verteidigung, dass sie ihm keinen Widerstand geleistet hatten. Und das wäre dann der Grund, dass es sich nicht um Raub handelt. Und er wird freigesprochen. Das wäre etwa die Situation, die wir auch haben für viele Fälle von Vergewaltigung. Sie stellen also sofort fest, dass das... Die Situation wäre, wenn du deine Geldbörse auf den Tisch legst und sagst, ja, hier, hier ist meine Geldbörse, aber der andere hat mir die geklaut. So. Das wäre die Situation eher. Oder so nach dem Motto, ja, mich hat einer geklaut. Ja, aber ist das da nicht ihre Geldbörse? Ja, kann sein, aber glaubt mir. Und sie hat ja nochmal gelobt, wie toll sie das findet, dass so viele internationale Leute da sind. Ich habe jetzt nochmal nach Jordanien ein bisschen geguckt. Jordanien ist ja ein Königreich, ne? Ein autoritäres Regime, sagt Human Rights Watch. Aber ich meine, die sind fortschrittlich. Die haben von ihren 110 Sitzen im Parlament 9 für Frauen reserviert. Also die kehren alle schön hier vor unseren Türen, kehren die schön und fragen unseren Minister da irgendwie, hier nicht Minister, den Typ vom Ministerium, fragen sie irgendwie, wie wir das denn alles umsetzen wollen und so. Und kommen selber aus Ländern, in denen das ganz klar vorgeschrieben ist, dass Frauen die Minderheit sind. Ja, super. Außerdem gibt es daneben der zivilrechtlichen Justiz auch noch eine islamische Justiz in dem Land. Also die haben wieder auch so wenige Probleme da, dass sie hierher kommen müssen und uns erklären müssen, was unsere Probleme sind, oder was? Warum arbeiten wir mit solchen Ländern nochmal zusammen? Haben die auch Öl? Nee, Jordanien hat doch nicht viel Öl oder so, oder? Nö. Landwirtschaft, Phosphatabbau. Das ist natürlich nicht importiert Rohöl aus Saudi-Arabien, okay. Nicht wichtig. Jetzt ändern. Und wir müssen auch akzeptieren, dass wir das ganz, ganz klar formulieren müssen in unseren Gesetzen. Und ich freue mich sehr, dass es also einen starken Willen hier im Parlament gibt, sich das genau anzusehen, diesen Gesetzentwurf genau anzusehen und keine Kompromisse einzugehen, sondern einen Paradigmenwandel herbeizuführen und das Konzept der Zustimmung entsprechend der Istanbul Konvention zu verfolgen. Das ist aber noch nicht alles. Denn es gibt, auch wenn wir ein solches Konzept einführen, das Concept of Consent, das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt, dann haben wir immer noch ein großes Problem. Und ich komme damit zurück zu meinem Beispiel dieses Bekannten, den Sie auf der Treppe treffen. Stellen Sie sich also vor, er hat Ihr Portemonnaie gestohlen und dann hat er eben gesagt, naja, sie hätten ja nicht klar gesagt, dass sie nicht wollen, dass er ihr Portemonnaie stiehlt. Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu Ja heißt Ja. Dass sie nicht Nein gesagt haben, dass sie nicht klar genug Nein gesagt haben und dass es für ihn nicht deutlich war, dass sie nicht bestohlen werden wollen. Also ich möchte jetzt nicht, dass sie in Depression verfallen. So ein Schwachsinn, dass es für sie nicht eindeutig genug war, dass sie nicht bestohlen werden wollen. Die Frau hat, glaube ich, noch nie irgendwie... Also, vielleicht ist sie von ihren Eltern verheiratet worden oder so. Keine Ahnung. Wenn sie den Vergleich zieht, allein schon. Ja. Ja. Ja, also ich muss jetzt vor allen Dingen gerade wieder daran denken, dass halt diese Beschneidungsnummer auch für Männer weiterhin legal ist. In der Istanbul-Konvention nichts da drin steht. Nur, dass man das nicht mit Frauen machen darf. So. Und auch. Da kannst du dir deine Scheiß. Hier bestohlen mit Metapher hinschieben. Allerdings. Bereits Fortschritte gemacht und ich hoffe, es wird auch implementiert, aber wir müssen weiterdenken, denn bei anderen Straftaten haben wir dieses Element gar nicht, dass ein Opfer zunächst einmal nachweisen muss, dass es aktiv geworden ist und dass es reagiert hat. Das gibt es bei anderen Straftaten nicht. Warum reagiert hat. Ja, also das einzige Ding ist halt dass man seinen Willen erklären muss in irgendeiner Art und Weise. Ne? Es gibt auch nicht irgendwie, hast auch nicht einen Vertrag irgendwie einfach unterschrieben, weil es uneindeutig ist irgendwie, ob du da jetzt zustimmst oder so. Was ist, wenn jemand unachtsam jemanden anfährt? Er hat doch gar nicht zugestimmt, angefahren zu werden. Dann muss der ja eigentlich dann wegen der Straftat angezeigt werden, oder? Ja, das muss dringend noch in die Straßenverkehrsordnung auch, ne? Dass man, weil ich habe gar nicht zugestimmt, dass diese Ampel überhaupt jetzt rot geworden ist. So. Ich habe nicht zugestimmt, dass ich ein Beförderungsentgelt zahlen will. Dann brauche ich, glaube ich, auch nicht anhalten, oder? Nö, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ja, nein, halt grün. Steuern zahlen, und dann zeigen sie mir wahr, wo ich das unterschrieben habe mit den Steuern. Ja, aber das, ja, also eben, diese ganzen Analogien, die passen halt alle irgendwo nicht, ne, also. Und ja, das ist halt das auch dieses Ding im sexuellen Zusammenhang. Also nehme ich meine falschen Analogien vor. Irgendwie muss man sich ja auch seine Kleidung da irgendwie ausziehen, also je nachdem, was da halt irgendwie passiert, ne? Und so. Und je nachdem ist das halt unterschiedlich eindeutig, was da halt eben irgendwie los ist. Oder halt eben die Möglichkeit gegeben, da irgendwie nachzuvollziehen, ob da jetzt jemand seine Einwilligung gegeben hat oder nicht, weil es reicht halt eben nicht und es wird auch in Zukunft nicht reichen oder sollte zumindest nicht reichen, dass man irgendwie sich hinterher irgendwie entscheidet, so ja, hier, das war jetzt eine Vergewaltigung und solche Fälle, die haben wir ja genug bei uns hier schon behandelt, ne, wo solche Leute da irgendwie so losgerannt sind, inklusive dieses Ding da damals von dieser Grünen da aus Bayern oder so, wo sie beim Parteitag war und da irgendwie mit einem Schäferstündchen hatte und sich dann hinterher gedacht hat, so, ja, hier, ich habe mich jetzt umentschieden, das war jetzt irgendwie Vergewaltigung. Ist das so? Das ist eine historische Situation, es ist eine Art Erbe, das wir auf jeden Fall entsprechend beseitigen müssen. Dieses Konzept der Zustimmung, ich hoffe, dass das entsprechend umgesetzt wird. Ich glaube aber, dass man in Deutschland auch noch mehr tun könnte. Denken Sie daran, das ist ja nur der Minimalstandard. Es ist immer möglich, mehr zu tun. Man könnte auch über ein Konzept nachdenken, wie man dieses Problem, das eben mit der Zustimmung gegeben ist, aus dem Weg räumen kann. Also denken wir darüber nach, wie können wir in die Zukunft weiterdenken? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass wir vorankommen werden. Ich glaube auch, dass das möglich sein wird. Und dass der Ausschuss ist gerne bereit, mit Ihnen weiter zu diskutieren. Wir haben ja bereits gehört, dass es einen Monitoring-Auftrag gibt. Es gibt einen Fragebogen auf der Website und zwei Länder werden zunächst untersucht. Das erste Land ist Österreich und Monaco. Diese beiden Länder werden dieses Jahr lang überprüft und es werden dann die Ergebnisse sehen. Das wird sicherlich sehr interessant. Die Istanbuler Konvention ist ein wichtiger Fortschritt und kann tatsächlich etwas bewirken, wenn es entsprechend umgesetzt wird und ratifiziert wird. Lassen wir also nicht nach in unseren Bemühungen auf allen Ebenen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal dabei, oder? Ja. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann noch einen zweiten Teil, aber wartet nicht drauf. So viel heiße Luft, Alter. Es ist sogar so, dass es noch nicht mal mehr so viel zu kritisieren gibt, weil einfach so wenig gesagt wird. Ja. Hülsen, nichts als Hülsen. Ja, also. Ja, und so die alte Leier halt eben, ne? Die war schon die ganze Zeit, aber das, worauf sie halt eben hinaus wollte, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie sagt, das ist mit Sicherheit diese Ja-ist-Ja-Geschichte, ne? Weil das ist ja auch das, was unsere Leute hier, Frau Witzereck und so, da im Vorfeld schon gesagt haben, dass sie das als nächstes, dass das nächste Ziel ist. Und das bedeutet ja. Meine Informanten sagen mir, sie hatten Geschlechtsverkehr. Kann ich bitte mal die Zustimmungspapiere sehen? Das müsste ja alles abgezeichnet sein. So, ja, beglaubigt. Ah ja, so, notariell auch. Nicht? Was? Ja. Darfst du dann in Zukunft, gab es doch schon irgendwie eine App, mit der du, wenn beide aufkommen. Wobei die App ist entstanden, weil so oft Leute wegen Vergewaltigung beschuldigt worden sind, wo halt nichts dran war. Und deswegen haben wir dann die App gemacht, um halt den Konsens sich einzuholen. Und Die App wurde dann aber irgendwann wieder eingestellt, weil sich zu viele Verbände beklagt haben, dass man ja, dass dann die Leute mit Vergewaltigung durchkommen, weil man ja den Consent in der App ja faken könnte. Ja. Die modernen Dinge haben doch alle so Fingerabdrucksensoren. Ach nee, da könnte ja auch, wenn dann das Opfer besoffen ist, könnte die Täterin ja auch seinen Finger nehmen. Genau, zum Geschlechtsverkehr kannst du die Leute zwingen, aber nicht zum Finger irgendwo drauflegen. Das geht nicht. Das geht zu weit. Vielleicht, wenn man das irgendwie über so Verschlüsselung macht. Weißt du? Dass du noch so ein Muster nachmalen musst. Ja, so. Wir müssen einfach die ganzen Frauen verschlüsseln. Dann passiert auch nichts mehr. Hat man ja im Mittelalter auch gemacht. Ja. Stimmt. Könnte man heute aber effektiver machen, wenn man das, was sie sagen, auch noch verschlüsselt praktisch. Nee, Spaß. Ja. Oh, das war echt anstrengend. Ja, verdammt nochmal, Chris, was tust du uns an? Ja. Ihr braucht dringend eine Konvention gegen Gewalt gegen Stream-Teilnehmer. Genau, das war zweieinhalb Stunden verbale Gewalt, der ich ausgesetzt war. Virtuell war die auch, Chris. Das sind schon zwei Straftaten. zwei Sorten von Gewalt auf einmal. Und Schokolade fehlt noch. Das verursacht bei mir undefinierbares Leid. Und undefiniertes Leid ist die schlimmste Form von Leid. Lasst euch nicht gendern. Ja gut, ja. Kurz und schmerzlos. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns am Sonntag. Haut rein. Tschüss. Danke fürs Zuhören.